Ich bin nicht das offizielle Kirchenvirus. Heiderabend. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da, am Ostersonntag. Was ist da los, Alter? Corona et Obi. Ja. Ich dachte, Obi hat geschlossen, dürfen nur noch Handwerker hin. Nee, wie ich diese Woche gelernt habe, zumindest bei mir in Niedersachsen können normale Leute auch noch zum Baumarkt, was auch sehr gut war, denn mein Wärmeding aus der Küche hat ein Leck gehabt und da ist Wasser ausgelaufen. Und da konnte ich mir dann einen Ersatz beschaffen. Sehr gut. Das, ja, war von Vorteil. Wäre sonst ein bisschen blöd geworden. Ja, ich glaube, das ist bundeslandabhängig. In manchen Bundesländern dürfen nur Handwerker hin und Fachleute und in manchen dürfen noch alle hin. Ich meine auch gelesen zu haben, dass es eine Woche lang nur Handwerker durften und dann haben sie es in Niedersachsen wieder für alle offen gegeben. Okay. Aber vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, es war Niedersachsen. Ja. Ja. Corona ist ja auch ein Bier. Und zwar fangen wir mal mit etwas Humoristischem an. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass Corona pleite gegangen ist, weil keiner mehr Corona. Es ist wohl so, dass sie nur einen Umsatzeinbruch von ungefähr 4% hatten. Wenn man jetzt mal die Sondereffekte natürlich rausnimmt, dass halt alle Läden jetzt geschlossen haben. Und aktuelle Zahlen sind sowieso mit Vorsicht zu genießen. Allerdings ist in Mexiko jetzt die Lage auch so weit, dass nicht essentielle oder Sachen zur Besorgung der Grundlagen oder wie das da genannt wird, alle nicht notwendigen Geschäfte müssen schließen und auch die Industrieunternehmen müssen alle schließen. Und ja, aber das mit dem Corona, also dass das Bier nicht mehr hergestellt wird, also das ist dann, finde ich, also bei uns ist ja im Warenkorb, in Inflationswarenkorb Bier mit einberechnet. Also das geht dann, finde ich, schon zu weit. Also das ist schon essentiell. Also ich weiß nicht, Bierproduktion anhalten, ich keine Ahnung. Ja, gut, ich meine, ich glaube, zu Anheuser-Busch gehört die Marke auch dazu. Das heißt, nach der Krise wird es das Bier wahrscheinlich auch wieder geben. Ansonsten hätte es natürlich einen sehr hohen Sammlerwert, sich jetzt noch ein paar Flaschen Corona-Bier zu besorgen. Hm? So quasi als Souvenir. Wer will die Plörre denn trinken? Ja, das schmeckt gut. Ist doch eher ein Biergetränk, ein Biergeschmackgetränk. Der Stream ist weg. Fuck. Ja, ist ja auch klar, wenn wir mit Corona anfangen, dann sind wir direkt gebannt. Ne? Wir sagen es nicht nur 10-mal, sondern haben es auch direkt stehen. Chris? Dabei reden wir über Corona-Bier, hallo? Jetzt war wieder grün geworden, auf jeden Fall. Oh, bisher hier bei mir ist noch am Hängen, am Laden. Das ist schon wieder so ein Mist mit der Übertragung von dem Ding zu YouTube. Eieiei. Jedes Mal so ein Scheiß. Tja, die haben uns social gedistanced, da hat jemand recht. Jetzt sehe ich wieder. Nee, könnte aber auch. Irgendwas sehe ich und das könnten wir sein. Chat, sag mal, ob wir da sind. Ja. Ich habe mich gerade noch wahnsinnig darüber aufgeregt, dass Bierproduktion runtergefahren wird. Ich finde Bier essentiell. Und ich habe gesagt, dass Corona ja eher so ein Getränk mit Biergeschmack ist und dass das keiner vermissen würde. Und ich war davon hart getriggert. Ich habe erst heute Nachmittag Corona das letzte Mal getrunken. Sollst du nicht in der Krise die nationalen Hersteller irgendwie... Ah, mein Alkoholismus ist stark genug ausgeprägt, dass ich auch die lokalen Produkte unterstütze. Was trinkt man bei dir so in der Ecke? Stuttgarter Hofbräu. Okay. Ja, also trinkt Stuttgarter Hofbräu statt Corona. Hallo Chris, bist du noch da? Oh, oh. Ja, ich habe kurz noch was umgestellt. So. Ich dachte, jetzt bist du auch weg. Nee, ich hoffe einfach mal, dass unsere technischen Probleme sich jetzt erledigt haben. Ja, dieses hier hat diese Woche auf jeden Fall mir den größten Spaß gemacht. Dieser Tweet von der Polizei München. Nein, ein Buch auf einer Bank lesen ist nicht erlaubt. Ja, soweit sind wir schon. Ich habe aber schon. Also. Ich habe hier bei mir jede Menge Leute gesehen, die draußen saßen und Bücher gelesen haben. Allerdings wohne ich nicht in München. Also ich finde auch ein bisschen lächerlich, dass wenn eine Person alleine auf einer Bank sitzt und ein Buch liest, warum sollte das nicht erlaubt sein? Verstehe ich nicht. Ist mir nicht klar. Man muss da, ist also, der eine läuft gern, der andere sitzt gern, der andere geht spazieren oder was auch immer. Aber solange man den Abstand einhält. Ja, sehe ich auch so. Also mit aller Liebe und mit allem Respekt für die Polizei und die Arbeit, die sie machen, aber keine Ahnung. Also das sollte man halt Maß und Mitte irgendwo halten und nicht Autismus bekommen. Also. Und ich sage das mit viel Liebe gegenüber allen Autisten. Ja, okay. Das war eigentlich von Mammon, der heute leider nicht dabei ist. Aber ja, wie der Titel schon sagt, es gab hier wohl eine Anordnung, dass die Leute in Mecklenburg-Vorpommern nicht verreisen dürfen über Ostern und das wurde dann aufgehoben von dem Gericht. Und was sie aber nicht aufgehoben haben, ist eine Beschränkung nach Mecklenburg-Vorpommern, also in das Bundesland reinreisen durfte man jetzt nicht, weil das haben dann nämlich auch Leute probiert, die da schon Urlaub gebucht hatten. Das haben sie aufrechterhalten. Ist das dann nicht schon eine Vorstufe von so einem IB-Ding mit diesem, wie heißt das, monoethnische Gesellschaft oder so? Ja, würde hinkommen. Tourismus-Pluralismus oder wie? Ja, genau. Ja, nur noch in seinem Bundesland. Naja. Ich habe ja Glück gehabt, dass ich nicht in NRW wohne. Ups. Ja. Das Empfinden von Freude beim Anblick der Bäume ist verboten. Genau. Weiß die Polizei drauf. Genau, hier in Bonn, das war auch von Mammon, da haben sie scheinbar diese Kirschblüte hier die Zufahrtsstraßen gesperrt, dass die Leute da nicht von außerhalb hinfahren können. Nein, die haben es wirklich abgesperrt. Wie geil. Naja, gut, ich weiß nicht, wenn das nicht viel mehr ist als diese eine Allee, dann ist das wahrscheinlich sogar sinnvoll, dass dann nicht halt irgendwie Unmengen Leute durchflanieren, dass es so voll wird, aber naja. Stell mir das für die Japaner relativ schwierig vor, weil für die ist das ja wirklich ein großes Fest. Ja, und hier, das war auch von Mammon, da wollen sie wohl die Leute nur in eine Richtung um den See rumlassen. Gilt da dann auch Überholverbot, oder was? Ich meine, oh Gott, also es treibt schon komische Blüten. Ich sehe das ja alles ein und ich halte es auch größtenteils für sinnvoll. Aber du darfst dir die Blüten nicht angucken, wenn die schön sind. Ist ja, letztes Mal stand ja unter unserem Stream der Kommentar, haha, wie lustig, die Jungs glauben an Corona. Ich finde das immer wieder witzig, wie Leute es schaffen, das wegzudiskutieren irgendwie. Ja. Die Toten und die Kranken und ist mir schon ein Rätsel, wie man das macht. Ja, und vor allen Dingen, was solche Leute dann, ich meine, können die Leute uns ja gerne mal kommentieren, was sie denn meinen, warum man diesen ganzen Aufwand treibt. Also, ist ja nicht nur in Deutschland so. Das Ding ist nur, die Regierung reagiert mit Billionen Rettungspaketen auch nicht einfach zum Spaß. Also die schießen sich ja nicht zum Spaß, der Lindfuß. Ach, das ist alles der George Soros Schuld und bla bla bla, wenn ich den ganzen Mist schon lese. Ey. Ja, die Tatsache, dass weltweit die gleichen Maßnahmen gefahren sind, die ist einfach dem geschuldet, dass halt in den letzten Jahrzehnten auf mehreren Konferenzen Frameworks erzeugt wurden. Ja, theoretische Sachen, die man im Bedarfsfall aus der Schublade ziehen kann. Und die sind halt weltweit einheitlich geregelt. Ne? Die Unterschiede auf nationaler Ebene sind ja teilweise ausgeprägt, aber diese ganzen Social Distancing Sachen, das geht ja alles von der WHO aus und da halten sich auch die meisten Leute ja dran. Das geht also deswegen weiter, ist das so einheitlich. Weiter zurück, Social Distancing hat man schon im Mittelalter gemacht bei der Pest. Also ja, aber es heißt ja nicht mehr Social Distancing, sondern Physical Distancing. Ja, hm? Voll. Ja, das ist wichtig, weil wir sind sozial und solidaritätsbewusst und so. Ich distanziere mich auch sozial. So. Ja, was wir haben ja jetzt machen, Merkel? Ja, ich denke mal, wir alle haben irgendwelche Videos und andere Postings gesehen von irgendwelchen Drohnen, die Durchsagen gemacht haben oder die Sand aufgewirbelt haben, um Leute vom Strand zu vertreiben oder andere Sachen. Ja, zum Beispiel iranische Anführer wegballern. Ja, also ich rede jetzt von so Quadcopter-Drohnen, nicht von den Flugzeugen und den Riesendingern, die bombardieren. Die gibt es natürlich auch, aber es geht jetzt halt um die Drohnen, die halt in städtischen Räumen zum Einsatz kommen können. Hauptsächlich Polizei- und Feuerwehrdrohnen wurden dafür ja benutzt. Und ja, die Wirtschaft schläft nicht und die entwickeln jetzt halt quasi auch Drohnen mit Sensorentechnik, wie es ja auch aus der Militärtechnik, da gibt es das ja auch schon für Überwachungsdrohnen und sowas, dass jetzt halt quasi Konzepte Städten und Gemeinden und Ländern zur Verfügung gestellt werden können, um quasi Bevölkerungsüberwachung per Drohnen zu machen. In China wird das ja teilweise schon eingesetzt und getestet, aber auch ja, in privaten Unternehmen spielen da halt auch eine sehr große Rolle. Die wollen ja auch irgendwie jetzt Geld verdienen. Ich hatte ja letzte Woche auch schon die Antikörpertests vorgestellt, dass das jetzt halt auch eine Geschäftsidee ist, die um sich greift. Ja, also ich will die Leute jetzt die Krisengewinner nennen, aber diese ganzen Frameworks, die sind ja offen lesbar. Was da gefordert wird, sind ja diese Temperaturchecks beispielsweise. Ja, und da kann man sich jetzt überlegen, wie das alles umgesetzt wird. Drohnen werden da vielleicht eine Rolle spielen. Cyberdystopia, ja. So auch kommen kann. Ja, kommen Sie aus dem Haus und stellen Sie sich mit der Stirn nach oben davor aus. Die Drohne wird Ihre Temperatur messen. Ja, aber was die Krise ja auch gezeigt hat, ist, dass gewisse Konzepte an der Realität scheitern. Bleiben wir mal bei den Drohnen. Erinnert ihr euch noch daran, wie Amazon diesen Marketing-Gag gemacht hat? Wir werden bald Pakete per Drohnen liefern. Also wenn das jetzt nicht klappt, wird es nie klappen. Oder zumindest nicht auf absehbare Zeit. Ja? Ah, das ja, jetzt könnte man da eigentlich große Versuche machen, weil es nur 2% Flugverkehr gibt. Ja, macht man aber nicht. Deswegen sage ich, das ist ein Marketing-Gag. Naja, aber das ist nur meine Meinung. Das ist auch ein Artikel von Mammon, Ärzteblatt, habe ich kurz überflogen. Hier geht es um eine Studie, wo Leute ohne Maske, mit Baumwollmaske und mit einer sogenannten chirurgischen Maske, halt diese OP-Maske, die man da auch im Bild gesehen hat, getestet wurden. Und beim Test ist rausgekommen, es ist egal, was die für eine Maske anhaben. Hinterher konnten weiterhin Partikel festgestellt werden vom Auswurf. Weniger als die Hälfte reduziert. Allerdings ist es ein Test mit einer sehr geringen Testpersonenbasis gewesen. Ja, also 4 Teilnehmer. Die Frage ist halt... 4 ist halt schon 4. Ja, die Frage ist halt, sind diese Werte jetzt hier überhaupt einzuschätzen? Ist das überhaupt eine Viruslast, die noch infektiös sein könnte? Und so weiter und so fort. Und es gibt ja verschiedene Studien, die werden jetzt alle gemacht. Und wie ich es ja schon gesagt habe, gelten einfach die normalen Kriterien jetzt nicht. und großartig Studien zu machen mit vielen infizierten Personen ist halt schwierig. Deswegen sehen wir halt Studien mit 10 Personen, 4 Personen, 20, 30 Personen, wo halt auch unterschiedliche Testergebnisse auch rauskommen. Es gibt ja auch einen anderen Test, wo man unter etwas anderen Testbedingungen die Leute getestet hat. Und bei dem Test ist rausgekommen, dass bei einer ganz normalen chirurgischen Maske schon kaum überhaupt noch irgendwas ausgehustet wird. Allerdings, das war ein Test, wo den Leuten eine Glocke über den Kopf gesetzt wurde und dann wurde die Luft abgesaugt und hier wurde auf einen Teller gehustet. Ja, also das kann man alles nicht sagen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Müsst ihr selber wissen, wie ihr das einzuordnen habt. Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Verschluss nur für den Dienstgebrauch. Dies ist ein Dokument, was vor einer Weile in den Medien rumging. Es haben verschiedene Zeitungen daraus zitiert. Das hat man der Presse zugespielt und später ist es dann auch veröffentlicht worden. Also im Originalzustand. Und es handelt sich bei dem Papier um Interna von der Bundesregierung, also vom Gesundheitsministerium, mit welchem Worst Case man rechnet, wie der Maßnahmenkatalog aussieht, was man sich überlegt, wie man die Bevölkerung mobilisieren kann, welche Szenarien am wahrscheinlichsten eintreten und wie man dann reagieren möchte. An sich ist das Papier relativ interessant, weil halt Nudging betrieben wird, halt Social Engineering. Man möchte halt Wege aufweisen, wie man die Bevölkerung zur Kooperation überzeugt, indem man aktiv ein Worst-Case-Szenario kommuniziert, um damit die Bereitschaft zu erhöhen, Maßnahmen zu tragen, die eventuell gar nicht so lange andauern, wie es auch aus dem Papier heraus vorgeht. Man will eine Formel aufstellen, außerdem sollte auch historisch argumentiert werden, nach der mathematischen Formel 2019 gleich 1919 plus 1929, also 1919, spanische Grippewelle und 1929 Börsenkrach. Und allein die Bezeichnung nach der mathematischen Formel, das steht da wirklich so drin und das ist nun mal nicht wirklich eine mathematische Formel, 2019 gleich 1919 plus 1929, sondern das ist ein Schlagwort im besten Fall. Ja, also es ist gleichzeitig so platt und dumm und setzt gleichzeitig ein gewisses Vorwissen voraus, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann. Ja, da merkt man mal wieder, dass es nicht, dass das im Elfenbeinturm sich ausgedacht hat. Ja, ich habe auch an Elfenbeinturm gedacht, so nach dem Motto, was können wir für eine Referenz benutzen, die selbst der Dümmste nachvollziehen kann, aber dann gehen die davon aus, dass man weiß, was ist denn in diesen beiden Jahren überhaupt passiert. Aber es ist ja es geht ja darum, wie man den Worst Case verdeutlichen soll. Man bezieht sich hier halt auch wieder auf diese Studie, die vom Worst Case ausgeht und deswegen ist das von Kommunikationsansatz her verständlich, aber trotzdem, also dass man übertreibt. Ja. Worst-Case-Szenario. Das geht darum. Also der Worst-Case soll quasi verdeutlicht werden und es soll übertrieben werden, um die Bevölkerung quasi darauf aufmerksam zu machen, dass die Situation ernst ist, weil man nicht weiß, in welche Richtung das geht. Hier wurden ja 4 Szenarien quasi aufgedröselt. Mhm. Möchtest du dazu was sagen, Ebel? Ah, das Worst-Case-Szenario, also mit dem wir Schrecken und Angst verbreiten, weil das 1 Million Tote in 2020. Und an sich geht das Papier dann nochmal kleinere Szenarien durch. Also Hammer and the Dance haben wir euch auch schon vorgestellt. Also, dass man eben Maßnahmen hat, die dann lockert. Eventuell gibt es eine zweite Welle. Dann braucht man wieder stärkere Maßnahmen. Falls das eintreten würde, wäre es gar nicht so gut für die Wirtschaft. Im Idealfall macht man Shutdown und dann erwartet man 3-4 Wochen und dann ist alles wunderbar und man kann weitermachen und man hat nur eine Wirtschaftskrise, so wie in 2008. Wenn man zweimal einen Shutdown machen müsste, also einmal jetzt, einmal im Herbst, hätte man bis zu 30% BIP-Einbruch, also Bruttoinlandsprodukt, was halt auch massive soziale Verwerfungen nach sich bringt. Und an sich ist es ganz interessant, sozusagen nachzuvollziehen, was die Regierung denn denkt. Also aus dem Standpunkt fand ich es eigentlich ganz interessant. Und halt auch der Nudging, das ist ja in der Elite immer noch irgendwie ein Konzept, was einfach sehr weit rum verbreitet ist. Also, dass man mit sozusagen mit einem gewissen Paternalismus, also so auf die Obrigkeit, so ein bisschen auf die Leute einwirken möchte, dass man ihnen zwar verschiedene Wege lässt, aber halt die Wege so aufzeigt, dass man halt den dritten Weg automatisch wählt, dass da Sachen halt so präsentiert werden. Davon bin ich nicht so der Fan, aber ich bin halt auch kein Regierungsheini. Vielleicht würde ich genauso handeln, wenn ich oben stehen würde an der Regierung, weiß ich auch nicht. Ja, das mit dem Hammer and the Dance, das du erwähnt hast, das ist ja für alle Szenarien immer angewandt, aber ich sag nochmal die vier Szenarien kurz. Szenario 1 ist schnelle Kontrolle, da nach 1,5 Monaten wäre die Sache vorbei und wir hätten 4% BIP-Rückgang. Zweite wäre Rückkehr der Krise, das heißt nicht nur jetzt, sondern auch Ende des Jahres, nächstes Frühjahr und Ende nächsten Jahres. So, und dann Szenario 3, langes Leiden. Das heißt, es ist gar nicht klar, wie lange es überhaupt gehen soll. Es kann immer wieder kommen. Und das vierte Szenario ist der Abgrund, eine unkontrollierte und unkontrollierbare Entwicklung und die gesellschaftlich zu kaum vorstellbaren Konsequenzen führen würde. Vermutlich würde eher die Behandlung der Erkrankten in Frage gestellt, als dass eine dauerhafte Stilllegung des Landes hingenommen werden würde. So, und das ist quasi das Horrorszenario, was halt vermieden werden soll. Ja, das ist ja das, was unter diesem ganzen Vorsorgeprinzip immer zu verstehen ist. Ja, man darf nicht in die Situation kommen, dass man sagen muss, okay, wir müssen die Pandemie ignorieren und die wirtschaftliche Tätigkeit weiterführen, weil sonst halt wirklich alles komplett zusammenbricht. Und wenn das quasi, das könnten die kommunizieren, ja, anstatt irgendwie 1919 plus 1929 zu rechnen. Aber gut. Mal 84. Weißt du, okay. Mal 1984, ja? Genau. Also durch 23 teilen am Ende. Ja, genau. Weiß man auch wieder nicht. Ist das wirklich geleakt worden oder ist das gezielt irgendwie in die Hand gedrückt worden? Ja, das kann man was nicht sagen. Also solche VS für Dienstgebrauchssachen, da sind ja auch beispielsweise ausländische Nichtregierungsangehörige Berater aus der Wirtschaft, aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft dabei gewesen. Und dementsprechend ist das nicht so eine hohe Geheimhaltung und wurde halt über eine Informationsfreiheitsanfrage freigegeben. Ah, okay. So wie ich es verstanden habe. Ja, aber hätte mich auch nicht gewundert, wenn man das absichtlich geleakt hätte, weil das sind ja wirklich so nochmal die wichtigsten Eckpunkte des Regierungshandels halt auf einmal und das erklärt. So also ein paar Graphen, die hier dargestellt werden mit der Krankenhausbelegung und sowas, ist halt sehr interessant, weil da die ganzen Sachen halt auf Peak im Mai ausgelegt sind. Mhm. Das liest sich im Text teilweise anders, also die Graphen, die sehen da ein bisschen anders aus, aber das könnt ihr euch ja nochmal in den Quellen dann anschauen. Ich gehe mal davon aus, dass das auch damit zu tun hat, wann dieses Papier entstanden ist. Ich glaube, das ist kurz nach dem Shutdown entstanden, so von dem, nach dem 16.3. Ja, genau. Auf den 16.3. wird Bezug genommen, aber wann genau, weiß ich jetzt nicht. Also es kann auch sein, dass sich einfach ein paar Zahlen schon geändert haben. Ja, die Grundlage sind wohl südkoreanische Zahlen gewesen und dann ein bisschen panaschiert, bereinigt, ein bisschen reduziert, aber mit viel höheren Sterblichkeitsraten, als wovon man jetzt ausgehen kann. Es sei denn, es gibt halt noch irgendwelche Clusterbildungen, ja, dass irgendwie 5 Altenheime gleichzeitig, ich werde es nicht sagen, explodieren, aber mir fällt irgendwie gerade kein anderes Wort ein. Und dann doch die Fallzahl extrem in die Höhe schnellt. Aber du wirst gleich noch erfahren, dass man solche Worte nicht benutzen soll im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ja, ich habe ja auch gezögert, aber mir ist einfach nichts anderes eingefallen. Aber das ist, weil du diese Kriegsmetaphern schon verinnerlicht hast, Bryce. Das ist nicht gut. Ja, ich habe da einfach dran gedacht, wenn du ein Altenheim hast, da hast du 100 Leute plus alle Leute, die da arbeiten, 300 auf einmal. Ja, von denen 100 wahrscheinlich schwere Fälle sein können. Also das ist zumindest regional schwierig. Und wenn du dann 3 auf einmal hast, dann ist es total überlastet auf jeden Fall. von heute auf morgen. Das ist der Punkt. Ja. Aber was anderes als explodieren fällt mir dazu nicht ein. Was soll man sonst sagen? Shared responsibility, global solidarity, responding to the socio-economic impacts of COVID-19. Ja, das ist quasi ein Quartalsbericht von den Vereinten Nationen über die ersten 3 Monate, die einfach mal die Zahlen weltweit so ein bisschen auch darstellen. Weil es ja wirklich ein weltweites Phänomen ist und das ist eigentlich auch eine Sache, wo man einfach nur mal durchscrollen kann und das als Leseempfehlung weitergeben kann, weil es steckt so viel an interessanten Sachen da drin, einfach an Zahlen. Ja, 60 Millionen Lehrer sind derzeit weltweit nicht in den Schulen. 84% aller Schüler haben derzeit keinen Unterricht. Ja, und ich meine, das ist klar. Wir haben so eine Situation hatten wir noch nie. Die Zahlen sind dramatisch, aber es ist ja trotzdem immer noch. Es überrascht mich doch immer noch wieder, solche Zahlen zu sehen. Ja, und hier geht es natürlich auch ein bisschen auf die Krankheitsentwicklung und auf die Vorbereitung ein. Und natürlich gibt es hier auch ein paar Calls to Actions, was gemacht werden soll. Es wurde ja quasi ein Covid-Pandemie-Fonds von den Vereinten Nationen gegründet, der, glaube ich, 100 Milliarden sammeln soll. Bis jetzt hat er irgendwie 700 Millionen eingenommen, weil die Spendenbereitschaft ist der Länder in dem Fall ist halt noch so ein bisschen eingeschränkt im Moment. Die Beiträge auch, aber komme ich später noch zu. Wenn du möchtest, Chris, kannst du einmal runterscrollen bis auf Seite 14 ist das, glaube ich. 12 steht unten, aber ich glaube, das ist Seite 14 in dem Dokument. Da ist quasi eine Übersicht, wie das Covid Thema quasi die verschiedenen Policy-Bereiche weltweit stört. Das einfach nur als kleine interessante Grafik noch dazu anschaulich. Ja, natürlich wichtig, Climate Action direkt ganz links oben, dass einem das direkt ins Auge fällt. Das Thema wird ja auch wieder aufgenommen werden. Ne? Gender Equality, na klar, was auch sonst. Das ist ja, women's economic gains at risk and increased levels of violence against women. Women account for majority of health and social care workers who are more exposed to COVID-19. Also Frauen natürlich meist betroffen. Clean water and sanitation. Also es geht hier, da muss man halt auch nochmal den weltweiten Blick drauf machen, ja, dass alleine durch die wirtschaftliche Sache, jetzt mal die ganze Pandemie Sache außen vor gelassen, sind halt kranke, arme Länder, die keine gute Infrastruktur haben, was die Krankenversorgung betrifft, oder generell keine gute Infrastruktur haben, halt aufgeschmissen. Ne? Und wir erleben ja gerade, dass wie das mit den Lieferketten aussieht, dass gewisse Sachen nicht mehr verfügbar sind, weil die halt in China oder anderen Ländern produziert werden, weil wir sie nicht bekommen. Da möchte ich nur noch mal daran erinnern, dass das teilweise der Normalzustand in vielen Ländern weltweit ist, dass sie einfach bestimmte Waren nicht bekommen, weil sie den Weltmarktpreis nicht bezahlen können oder weil einfach keine Lieferketten da sind oder wegen Korruption oder anderen Gründen. Und die haben das Problem jetzt doppelt. Ja, also einfach nur, ja, weltweites Chaos, kann man dazu sagen. Das war wieder ein Artikel von Mammon, habe ich auch nur quer gelesen. Habe ich auch was anderes zugelesen, aber wie viele Therapieformen, die es derzeit gibt, die derzeit getestet werden, muss man halt sehen, ob das sinnvoll ist, das zu machen oder nicht. Und wie so oft ist es halt eine Sache, wenn eine Therapie oder ein Medikament schon freigegeben wurde für Patienten, allerdings zur Behandlung einer anderen Krankheit, ist es meist einfacher, dann das in der Therapie anzuwenden und zu testen, als komplett neue Sachen zu entwickeln. Deswegen, ich weiß es nicht. Es gibt jetzt so viele Therapieansätze. Ich hoffe, dass sie da bald was finden werden. In dieser UN-Sache von vorhin war auch eine Grafik, die war noch ganz interessant, ist mir jetzt nur wieder eingefallen. Die wissenschaftlichen Anstrengungen, wie viel Forschung jetzt quasi an diesen Covid-Sachen betrieben wird, weil quasi alle, die in dem Feld unterwegs sind, die haben fast alles stehen und liegen lassen oder arbeiten nur noch zu einem Drittel an ihren normalen wissenschaftlichen Themengebieten und versuchen halt alle irgendwie da was mit zu dem Thema beitragen zu können in ihren jeweiligen Disziplinen. Ja, und hier ist der Dämpfer für die Antikörpertheorie. Hier geht es in dem Bericht um eine Studie aus Shanghai. Und die ersten Ergebnisse sagen, dass nicht alle Leute, die eine Infektion mit dem Coronavirus, mit dem neuen, durchgemacht haben, dass nicht alle danach positiv auf Antikörper getestet werden. Oder manche auch nur sehr wenig Antikörper gebildet haben. Es geht hier um eine Studie mit 175 Patienten aus dem Shanghai Public Health Clinical Center. Und ein Drittel von denen hat weniger Antikörper aufgewiesen, als erwartet wurden. Man kann jetzt davon noch nicht ableiten, dass die eine höhere Wiedererkrankungswahrscheinlichkeit haben oder ähnliches. Da muss es weitere Studien und Daten geben erst. Ja, aber das ist schon mal ein bisschen erschreckend, finde ich, dass ein Drittel der Menschen offensichtlich nicht zur Herdenimmunität so beiträgt, wie das bisher gerechnet wurde. Ja, und das ist ja auch eine Sache, die schon sehr lange bekannt ist, aber auch gemutmaßt wurde, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe das selber schon vor über einem Monat hier im Stream mal gesagt, oder länger sogar schon her, dass das einmal der Fall ist, dass nicht alle Antikörper haben und dass es ja einen Angriff auf das Immunsystem gibt und dass es Patienten gibt, die einmal Symptome haben, durch die Erkrankung durchgehen, dann ist das Immunsystem geschwächt, dann kriegen sie die Erkrankung nochmal und nochmal und nochmal und sterben dann dadurch. So, das ist ja auch ein Krankheitsbild, was auch auftritt, aber das ist hauptsächlich in China aufgetreten, in Italien, Spanien und so ist der Krankheitsverlauf ja ein bisschen anders beschrieben worden. Also es ist halt sehr unterschiedlich vom Krankheitsverlauf von den Patienten her. Das ist halt das, was alle so frappiert und ja, was ja auch im Endeffekt es so schwierig macht, dagegen einen Impfstoff zu machen. Das hat ein RNA-Virus halt an sich. Im Chat wird nochmal nachgefragt, wie alt dieses Drittel ist. Das ist leider hier in dem Artikel nicht herauszulesen. Ja, da wird es bestimmt Statistiken zu geben, aber das ist halt auch wenn es 150 Leute sind, ist das natürlich eine etwas belastbarere Studie. Aber trotzdem, es widerspricht so vielen anderen Erkenntnissen und so vielen anderen, also wie gesagt, es widersprechen sich halt sehr viele Sachen, weil der Krankheitsverlauf sehr unterschiedlich halt ist. Und hier haben wir eine Meldung, muss man glaube ich nicht näher darauf eingehen, dass die Chinesen nicht so ganz die Wahrheit sagen, ist ja auch klar. Vielleicht sollte man die medizinischen Studien, die unter diesem Aspekt aus China kommen, vielleicht auch unter diesem Blickwinkel sehen, aber wer weiß. Wer weiß. Hier gibt es im Endeffekt die Jia-Provinz oder die Henan-Provinz, ja, also ich glaube, es ist mittlerweile auf ganz Henan schon ausgeweitet worden, hat jetzt auch zusätzliche Reisebeschränkungen, also ein Teil von China hat die Beschränkungen jetzt gelockert, ein anderer Teil hat die Beschränkungen quasi wieder eingeführt, was ja irgendwie dafür sprechen würde, dass es wie eine Welle durchs Land geht, was ja auch ein sehr großes Land ist und das ist an sich auch nur logisch. Also deswegen alle Meldungen, dass China die Krankheit besiegt hat, würde ich wirklich mit Vorsicht genießen. Ja, eine der Lösungsmöglichkeiten, die ja vorgeschlagen wird, ist ja diese sogenannte Quantum-Dot-Tattoo-Methodik. Das muss man erstmal unter zwei Aspekten sehen. Einerseits ist es eine andere Art und Weise, die Medizin zu verabreichen, beziehungsweise den Impfstoff. Und dann bietet es halt die Möglichkeit, durch dieses Transmissionsverfahren ein Quantum-Tattoo dort quasi mit einzuimpfen, der dann in der Haut stecken bleibt. Das Vehikel, mit dem das die Medizin und der Quantum dort übertragen wird, die werden dann vom Körper abgebaut und nur das Medikament und der Dot bleiben über. Und das seht ihr schematisch hier in diesem Bild gezeigt. Und ja, das ist eine Methodik, die jetzt mehr oder weniger industriereif entwickelt wurde in Texas an der Universität. Und ja, das ist halt auch eine Methodik, die in den Lösungsansätzen, in den verschiedenen Frameworks, sei es von Robert-Koch-Institut, sei es von CDC oder von Harvard oder von der Weltgesundheitsorganisation, die beziehen sich alle darauf, dass das halt eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit ist, um halt zu überprüfen, wer hat denn jetzt einen Impfstoff bekommen und wer nicht. Das ist insbesondere auch wieder besonders wichtig in Ländern, wo Dokumentationen schwierig sind. Denken wir an Afrika, ja, wo vielleicht selbst die Eltern nicht wissen, okay, wogegen ist jetzt mein Kind überhaupt alles geimpft. Aber es ist ja auch hier im Gespräch, das hier umzusetzen. Ja. Hier sehen wir eine Roadmap von der Europäischen Kommission. Einen Moment, jetzt muss ich mal kurz Notizen dazu holen. Aber den ersten Punkt, den man hier sieht, also das sind im Endeffekt Sachen, die vorgeschlagen sind, aus gewissen Frameworks herausgearbeitet werden, die jetzt halt noch als Policy implementiert und umgesetzt werden müssen. Und durchfinanziert ist das Ganze auch schon. Also hier geht es im Endeffekt darum, eine europaweite Impfdatenbank zu machen, die abgeglichen werden kann, wo die Gesundheitssysteme halt quasi alle dran angeschlossen sind, die Krankenhäuser, die Krankenkassen und andere Gesundheitsdienstleister. Und ja, für so Fälle wie den Pandemiefall und die sogenannte Rückkehr zur Normalität, die wir ja alle herbeisehen und so ähnlich, für diese Kontrollmaßnahmen wäre so eine Datenbank natürlich auch sehr hilfreich. Die ist allerdings noch nicht komplett fertig entwickelt. Man sieht ja, Jahr 2022 sollte es umgesetzt werden. Allerdings ist ein sehr großer Teil, warum das so lange dauert, hängt damit zusammen, dass halt gewisse Gesetzgebungen erstmal kompatibel gemacht werden müssen. Einen Moment mal kurz. Heiderabad. Verzeihung, ich musste gerade das Fenster zumachen. So, und jetzt schaue ich auch noch, was ich mir noch notiert hatte dazu. Einen Moment. Ja, also das Wichtigste ist Guidance on overcoming legal and technical barriers to the interoperability of national immunization information systems. Also da geht es ums Thema Datenschutz. Und ja, das Ganze soll natürlich auch von einer Marketingkampagne begleitet werden, die jetzt 2020 angelaufen ist. Also die läuft jetzt quasi gerade schon. Ist, wie gesagt, auch schon durchfinanziert und Gelder aus dieser Kampagne werden jetzt auch für die Covid-Informationssachen zur Verfügung gestellt. Und was auch interessant ist, ist, dass ein wichtiger Teil auch ein Industrieförderungsprogramm ist, das medizinisch notwendige Güter auch in der Europäischen Union hergestellt werden können, aus Gründen, dass man vielleicht eine strategische Reserve anlegen kann und dass man halt, sollte es einen Notfall geben, die industriellen Kapazitäten schnell hochfahren kann, so wie jetzt beispielsweise. Und da war eine Konferenz geplant für Juni 2020, um quasi da mal den Stein ins Rollen zu bringen. So, fand ich ganz interessant, dass man auf jeden Fall diese ganze Informationsdatenbank erstmal fertig haben wollte und dass natürlich die physische Komponente, ja, dass das Material auch wirklich in der Europäischen Union hergestellt werden muss, dass das in diesem Framework quasi vorkommt, aber nur als, ja, was gibt es danach zu erledigen und nicht, ja, das wäre vielleicht ein sinnvoller Schritt für eine Vorbereitung für einen Pandemiefall. Ja. Also einerseits diese europaweite Impfdatenbank, dann ja, die Gesetzes ist nicht so ganz gesetzeskonform, was da alles geplant ist. Allerdings gibt es da jetzt ja ein Fenster, solche Sachen umzusetzen. Und ja, die Industriekomponente wäre schön gewesen, war aber nicht mal hier geplant. Einmal mit Profis. Einmal, aber nur einmal mit Profis. Mit Automaten gegen das Coronavirus. Ja, auch hier. Ach, ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt so viel Artikel im Hinterkopf, dass ich nicht mehr exakt weiß, welchen Businessplan der Herr hier hatte aus der Stuttgarter Gegend. Bei dir die Ecke, Abel. Ja, vielleicht kannst du ja mal bei dem vorbeischauen und ein Interview machen mit der gebührgültigen Distanz. Auf jeden Fall. Ja, aber es gibt halt immer mehr Unternehmen, die halt Lösungen dafür zur Verfügung stellen, wie man Testsysteme etablieren kann. Hier geht es darum, dass quasi manipulationssichere Automaten hergestellt werden können, wo Proben gesammelt werden können und dann von Postboten abgeholt werden. Ja, es gibt hier quasi eine Parallele zu Zigarettenautomaten, ja, dass man ja die Kompetenz in der Herstellung von Zigarettenautomaten, die auch einbruchsicher sein müssen und wegen Jugendschutz besonders zugriffssicher und so weiter und so fort. Ja, dass man diese Fachkompetenz nutzen könnte, um quasi Systemlösungen weltweit für sowas anbieten zu können. Ja. Auch eine weitere Geschäftsidee. So, und hier kommt das, was ich eben schon angekündigt habe. Mea culpa. Wir sollen nämlich aufhören, vom Kampf gegen den Erreger zu sprechen, von Krieg oder Generalmobilmachung wie es das US-Gesundheitsamt ausgedrückt hat, ein Pearl Harbor-Moment. Oder von Pflegenden wird gesagt, dass sie an der vordersten Front arbeiten. Und jetzt gibt's hier zwei Sprachforscherinnen von der Uni Lancaster, die versuchen, da Alternativen für zu finden. Denn Kriegsvokabeln können zwar innerhalb einer Gruppe die Solidarität fördern, aber Menschen auch Angst machen. Außerdem gibt es offenbar Hinweise aus der Sprachforschung, dass Kriegssprache nicht hilfreich ist, wenn es darum geht, Menschen dazu zu bewegen, etwas nicht zu tun, wie im Fall von Ausgangsbeschränkungen zum Beispiel nicht zusammen zu feiern. Und sie loben zum Beispiel die Königin von Dänemark, die gesagt hat, das sei ein nicht willkommener Gast. Aha, der Virus, sehr gut. Das Virus. Und in Italien würde man oft Fußballvokabeln nutzen. Aber das ist, finde ich, auch so ein bisschen wieder so, ja, wenn es gegen Leute geht, die anders denken, darf man das den Kampf gegen rechts und so einen Scheiß nennen. Ja, wenn es um Spalten geht, dann darf man das. Aber in dem Fall muss man dann doch eher die humanistische Sprache wählen, weil das was anderes ist. Es ist so ein bisschen... Und es ist natürlich auch wieder, wie Christus so gerne nennt, Sprachmagie halt. Dass allein schon die Bezeichnung von Sachen praktisch die Gesellschaft verändern würden oder die Reaktionen der Gesellschaft verändern würden. Das Ding ist doch auch, solche Vokabeln können Angst machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite führen sie nicht zur Kooperation, wo ich mir denke, okay, also du hörst dann ein Schreckensszenario mit krassen Vokabeln und tust dann aber nicht kooperieren, weil, also die beiden Feststellungen, die widersprechen sich mir irgendwie so. Also ich meine, klar, vielleicht haben sie das so rausgefunden, aber ich weiß da nicht so genau. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es nach 2015 einen Haufen Leute gab, die von nicht willkommenen Gästen gesprochen haben und dafür Nazis genannt worden sind. Aber gut, wenn die Königin von Dänemark das darf. Quod licet, Jovi, non licet, bovi. Ja, hier haben wir so ein bisschen Infokrieg zum Thema Corona. Es sieht wohl so aus, dass China oder chinesische Stellen in irgendeiner Form Facebook mit Propaganda fluten, mit Artikeln, die also mit eigentlich bezahlten Artikeln sozusagen auf Facebook, die aber nicht als solche gekennzeichnet sind. Und da drin wird halt gesagt, wie toll hat China das alles gemacht und schaut euch den doofen Trump an, bei dem sterben die Leute. Also es geht unvermindert auch weiter, will ich einfach sagen, mit dem Blödsinn, den die großen Länder sonst auch machen. Also es kann keine Rede davon sein, dass jetzt hier irgendwie vielleicht mal ein Umdenken eintritt oder man sagt, okay, das ist eine globale Bedrohung, da müssen wir einfach jetzt mal, solange wir die nicht im Griff haben, vielleicht unsere kleinen Händel und Reibereien hinten anstellen, aber nein. Man macht munter weiter, so wie es aussieht. Informationskriegsführung ist sehr wichtig. Sonst hat das Propagandaministerium nachher nichts zu scheißen. Und es sind wichtige Jobs, die du ja gerade jetzt in solchen Zeiten nicht gefährden wollen würdest. Ja, aber die ganzen Buzzfeeds und Weißes und so, die gehen doch gerade alle am Stock. Da könnte man die Leute doch billig einkaufen. Ja, das stimmt. Können doch Propaganda. Ja, machen sie ja sogar schon. Ja, hier Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona. Und wo ich mir halt auch denke, ja, sorry, das ist halt ein Rumgeheule darüber, dass es verquere Theorien gibt, was ich halt auch nicht nachvollziehen kann, weil die wird es immer geben, die wird es in der Zukunft geben, weil der menschliche Geist halt anfällig ist für bestimmte Fehlschlüsse und dann ein Rumgeweine, dass es jetzt zum Thema, was gerade aktuell ist, auch wieder eine Verschwörungstheorie gibt. Ja, was erwartet ihr denn? Und der Witz ist, sie schreiben dann in dem Artikel auch noch, dass man Verschwörungsmythen oder Ideologien sagen soll, weil Theorie gibt dem einen zu positiven Anstrich. Und ich mir dann auch denke, ja, Leute, die Wissensmanufaktur, wer das super ernst nimmt und nicht zum Lachen. Das ist aber auch ein altes Ding, ne? Also das haben wir auch schon ein paar Mal irgendwo gehört. Dass diesen Trick mit dem, dass man nicht Theorien sagen soll. Genau. Ich meine, in dem Artikel sagen sie auch, Jeffrey Epstein didn't kill himself, super Verschwörungstheorie. Wo ich mir auch denke, ja, Leute, was weiß ich. Wie kann denn was eine Verschwörungstheorie sein, wenn die Wachen nicht da waren, die Kameras zufällig ausgefallen? Ich meine, also, da eine Verschwörungstheorie ist, die Erde ist flach. Das ist eine Verschwörungstheorie, meiner Meinung nach, weil dafür kannst du keinerlei Indizien wirklich bringen, die man nicht mit Physik irgendwie widerlegen kann. Aber Epstein didn't kill himself, dafür gibt es Hinweise einfach. Also, auf welche konkreten Corona-relevanten Verschwörungstheorien in Anführungszeichen wurde denn hier hingewiesen? Die Menschen sind nicht mehr nicht ernster krank als Jahre zuvor, behauptet der pensionierte Arzt und ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wodarg in einem Interview mit Eva Herrmann auf dem dubiosen YouTube-Kanal Wissensmanufaktur. Während in Italien. Da hatte ich es gerade gesehen beim Durchscrollen, sorry, ich habe auch nur durchgescrollt. Irgendwie China hätte es entwickelt, um die Weltwirtschaft zu schwächen und ja, okay, ne? Dann kann man schon immer viele Qualifier dazu schicken. Ja, China hat das entwickelt, um den Leuten, die ihm Geld für Waren geben, zu schaden. Irgendwie zu schaden, damit die weniger. Hier oben wird gerade in dem Absatz oben drüber wurde auch Ken Jebsen erwähnt. Der ist übrigens gestern während einer nicht angemeldeten Demo in Berlin festgenommen worden. Leider aber. Zusammen mit einigen anderen Aktivisten, die sich da. Also, ich weiß. Sie sagen, sie sind für die Freiheit und gegen diese Zwangsmaßnahmen da auf die Straße gegangen. Aber irgendwie finde ich auch das im Moment unangebracht, weil noch befinden wir uns in klar befristeten Einschränkungen und nicht in Ungarn, wo der Präsident per Dekret regiert. Also ist schon so ein bisschen. Also was hier noch steht, ist China hätte den Virus entwickelt, die Chinesen behaupten, USA hätte ihn entwickelt. Ja, das behaupten die. Im Iran lancierte der Khamenei die Vorstellung, Corona sei eine Biowaffe der USA. Ja, das haben die gesagt. Der sogenannte Islamische Staat und Geistliche in Tunesien und Ägypten, aber auch in Russland und USA halten den Virus für eine Strafe Gottes. Holla, wow. Da legen die sich aber direkt mit einigen an und so weiter. Und das finde ich ganz interessant. In den USA konnte gerade so ein rechtsterroristischer Bombenanschlag auf ein Krankenhaus in Missouri verhindert werden. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Die Verschwörungstheorie dabei war, dass das FBI den halt über Monate lang mit Geld und Kontakten und Materialien versorgt hat und dann im letzten Moment hochgenommen hat, was tatsächlich so war. Und die Verschwörungstheorie ist dann halt, was ist jetzt die Verschwörungstheorie daran? Es war ein geistig Kranker und war die typische FBI-Methodik. Naja, das hat alles mit allem zu tun. Weißt du das denn nicht? Dieser Ken Jebsen, der steckt hinter allem. Und die Eva Herrmann. Ich finde das halt auch immer so lustig, wenn diese Leute in ihren komischen Abläufen da immer sagen so, ja, das ist hier Verschwörungstheorie. Und dann kommst du mit diesen ganzen Leuten, die sie alle nicht mögen. Und die sind dann, da hängt dann alles wieder mit allem zusammen. Ich finde das immer so witzig. Und was ich hier auch so lustig finde, ist diese Formulierung da. Das Beispiel Jeffrey Epstein im Gefängnis verstorben. Also ich würde, wenn ich über jemanden, der sich umgebracht hat, würde ich nicht sagen, der ist verstorben. Also würde ich sagen, der sich im Gefängnis umgebracht hat. Und ja, Moment mal. Die sagen, er ist verstorben, nicht, dass er sich umgebracht hat. Also ja, unterstützen die quasi die Theorie oder was? Ja, sehe ich so, ne? Epstein didn't kill himself, hä? Hier, Bell Tower approved. Bell Tower ist der Sache auf der Spur, ja. Und worauf Bildhauer natürlich auf hinweist, dass es fast bei jeder Verschwörungstheorie das aber die Juden gibt. Also, dass sie dann oft meinen, ah, das ist dann kodierte Sprache, die Antisemitismus verdecken soll. Also, dass dann die Bilderberger oder Finanzelite oder Tralala das macht. Das ist ja auch eine Formulierung. Alltagsreligion, ja, im Gegensatz zu diesen Religionen, die rumbimmeln jeden Tag zu vollen Stunden, die nicht die Alltagsreligionen, oder wie? Im Gegensatz zu den Religionen, die denken, das sei eine Strafe Gottes, oder was? Keine Ahnung, ey. Der soziale Kitt der Massenneurose. Tolle, tolle Sätze finden sich in diesem Artikel. The virus of disinformation echoes of past bioweapons accusations in today's COVID-19 conspiracy series War on the Rocks ist ein Magazin, was ich mag. Es hat halt wieder einen US-NATO-Tralala-Einschlag. Aber die gehen da ganz gut ein auf die Vergangenheit, wie im Kalten Krieg halt mit Active Measures von den Sowjets halt Stimmung gemacht worden ist, dass dies oder jenes Dengue-Fieber zum Beispiel, dass es von der CIA gesteuert wird. Und die gehen jetzt halt auch darauf ein, dass wir heute auch wieder Desinformationskampagnen haben, die halt gefahren werden. Also ich fand es ganz interessant. Und das Schöne an dem Artikel ist, der hat viele gute Links. Also wenn ihr in das Thema einsteigen wollt, ist das ein guter Einstieg mit vielen Links, auf die ihr klicken könnt. Also ja, zu empfehlen. Ja, das ist nicht 4chan, sondern Harvard-Chan. Haha, kein Witz. Das ist die T.H. Chan School of Medical und irgendwas von Harvard. Hat sich vor ein paar Jahren umbenannt, nachdem eine reiche chinesische industriellen Dynastie etwas Geld gespendet hat. Ja, und hier geht es im Endeffekt um die Strategien, wie man Desinformation und Missinformation vermeiden kann. Es wird wenigstens noch unterschieden zwischen Missinformation, einfach falsche Fakten, die falsch dargestellt werden, und Desinformation, falsche Fakten verbreiten, um einen politischen oder wirtschaftlichen Nutzen daraus zu ziehen. Und ja, also sagen wir es mal so, das ist quasi hier auf diese Schulung beziehen, auf diese Denkschule beziehen sich alle Antipropagandamaßnahmen, die jetzt weltweit gefahren werden, weil das WHO-Framework sich halt auch quasi hierauf bezieht. Ja, es ist halt alles irgendwie, es gibt eine Lösung, die weltweit aufgedröselt werden muss, und wie hart die einzelnen Regierungen das umsetzen, das ist ihnen selber überlassen. Wie hart der Hammer ist und wie viel sie tanzen lassen wollen. Das dürfen sie alle selber entscheiden, die Regierung. Ja. Ob man noch auf einer Bank sitzen darf, ja. Ja, das ist halt die Frage, ne? Es ist halt, ne? Es setzt ja ein Zeichen im öffentlichen Raum, dass es in Ordnung ist, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten, und das ist ja nicht erwünscht, ne? The coronavirus is accelerating history past the breaking point. Da gab es so zwei Artikel, die das Narrativ aufgeschnappt haben, dass wir gerade in unsicheren Zeiten lesen. Und hier gibt es einen guten arabischen Scholar, also Akademiker, Gelehrten, der ein interessantes Büchlein der Weltgeschichte geschrieben hat, hier die Welt in zyklische Bewegungen einteilt. Gibt es auch auf Audible ein interessantes Buch zu ihm. Und ja, ich wollte es euch halt nicht vorenthalten, dass die geopolitischen Magazine halt auch sagen, es ist gerade eine interessante Zeit. Also gibt einige Szenarien, wie sich das geopolitisch auflösen könnte, was gerade passiert, aber das sind halt aktuell noch Szenarien. Und es zeichnet sich noch nicht so genau ab, wer der Krisengewinner ist, wer der Krisenverlierer. Aber das wird sich auch schon noch zeigen. Also, ja. Ja, eine Sache, die auf UN-Ebene auch sehr stark propagiert wird, ist, dass jetzt es ein weltweites Ceasefire geben solle, das halt nicht zur Tragödie der Pandemie auch noch der Alltag des Krieges weiterhin stehen soll. Nicht überall wird sich dran gehalten, ich sag mal Syrien, aber in Jemen, wo ja quasi die Saudis gegen eine Separatistenfront in Jemen Krieg führen mit allen Mitteln, haben die Saudis jetzt quasi dazu bereit erklärt, Waffenruhe herrschen zu lassen, was ja an sich ganz positiv ist. Mal gucken, ob die sich dran halten. Ja, aber an sich trotz allem was Positives, so irgendwie. Nicht wirklich positiv, weil das Leiden der Leute geht ja weiter und die hatten vorher schon zu wenig Essen durch das Wirtschaftsembargo und dadurch, dass Hilfslieferungen halt durch die Kriegsparteien aufgehalten wurden. Ja, aber wenigstens werden sie jetzt mal eine Zeit lang nicht bombardiert. Das ist ja schon mal was. Ja, und die Welternährungsorganisation hat die Hilfen gekürzt. Wunderbar. Ja, das ist halt der Punkt, wo wir jetzt direkt drauf zukommen. Ja? UN official warns of dire financial crisis due to coronavirus in leaked documents. Ja, so leaked sind die Documents auch wieder nicht. Das war eigentlich ein halb öffentlicher Brief, der an Tausende von Leuten im E-Mail-Verteiler verschickt wurde. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, die UN hatte ja Ende des letzten Jahres, hatte ich da schon mal drüber gesprochen, dass die halt ihre Geschäftstätigkeit nicht weiter finanzieren können und schon sich extrem einschränken mussten, Konferenzen absagen mussten und so weiter und so fort. Die Gehälter haben sie sich noch nicht gekürzt. aber jetzt haben sie auch gesagt, wir stellen jetzt keine neuen Leute ein. Schon mal okay, ja. Aber die haben auch so Sachen gesagt wie, ja, okay, wir haben jetzt noch 1,3 Milliarden, die wir verteilen können. Unter anderem halt auch für internationale Peacekeeping Operations und sowas. Und das reicht nicht mal, um das bis Juni durchzufinanzieren. So. Das liegt unter anderem daran, dass halt schon letztes Jahr sehr viele Länder ihre Beiträge nicht gezahlt haben und dieses Jahr noch weniger. Letztes Jahr waren ungefähr 36% Außenstände, jetzt haben die 76% Außenstände, glaube ich. Vielleicht waren es 66% auch. Auf jeden Fall viel zu wenig Geld, um die Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig noch Sondermaßnahmen fahren zu können wegen Covid jetzt, ne? Und irgendwelche Fonds zu organisieren und so weiter und so fort. In dem Zusammenhang sei mal auf eine Sache hingewiesen. Und zwar, es ist üblich, dass Patronageländern anderen Ländern quasi finanzielle Hilfen zuschustern, um die Beiträge zu bezahlen. Sagen wir beispielsweise, China gibt einem afrikanischen Land halt quasi Geld, damit es seine Beiträge zu entzahlen kann. Und wenn dann irgendwie abgestimmt wird, dann gibt es natürlich keine wechselseitigen Verpflichtungen whatsoever. Aber die Amerikaner machen das auch mal ganz gerne. Aber die Chinesen sind besonders aggressiv. Und jetzt in der Krise, ja, vielleicht könnte da ein Zusammenhang bestehen, dass die Außenstände jetzt auf einmal doppelt so hoch sind wie sowieso schon. Aber das ist wieder reine Spekulation meinerseits. Aber halt schon krass wäre, wenn die Juni sagen müssten, okay, wir haben jetzt kein Geld mehr, die Blauhelme irgendwie zu finanzieren und wenn wir sie jetzt nicht wieder in ihre nationalen Armeeeinheiten zurücktransportieren, haben wir nicht mal mehr Geld, die nach Hause zu transportieren. So wenig Geld haben die mittlerweile. Rücklagen haben die auch nicht. Die Pandemie rückt linke Position ins Zentrum der Debatte. Gesundheit, Wirtschaft, Umverteilung, überall soll der Staat es richten. Wohin das führt, zeigt sich auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Er ist wieder da. Die neue Wirtschaftswoche. Und wenn du etwas runterscrollst, sehen wir einen schicken Karl Marx mit Maske FFP2 oder 3. Weiß ich nicht genau. Ich glaube sogar die 3er. Ich fand das Cover einfach schön. Ist aber ja klar, dass sich so ein bourgeoiser Sack so eine teure Maske leisten kann. Ja. ja. Karl Marx würde 3M tragen. Ja? Markenqualität. 3 Marx. Genau, 3 Marx. Hier ist wieder ein Artikel von Mammon. Und zwar geht es hier um die Finanzhilfen des Bundes. Da gibt es ja gewisse Staffelungen, je nach Umsatz und Mitarbeiterzahl und die Sofort-Transferhilfen an die Solo-Selbstständigen und an die ganz Kleinen bis unter 50 sind wohl recht unbürokratisch geflossen. Allerdings die anderen Zuschüsse und die Kreditlinien, die bereitgestellt werden für gewisse Firmengrößen im Mittelstand, die sind einfach derzeit nicht abrufbar. Das hat halt verschiedene Gründe. Die Hilfsprogramme werden ja immer weiter aufgestockt. Von der Mitarbeiterzahl, erst waren es 50, 250 bis 250 zahlt Bayern jetzt, glaube ich, die Mietkosten und die laufenden Betriebskosten als Zuschüsse. Oder bis 500 vielleicht schon. Aber es gibt halt mittelständische Unternehmen, die bis jetzt noch von keiner guten Zuschussregelung profitieren können und sehen sich dadurch halt benachteiligt und natürlich auch in Nöten. Und dazu kommt natürlich die Komponente, dass der Verwaltungsaufwand und der Ablauf zwar sehr abgespeckt wurde, was die Kreditvergabe angeht, ja, aber dass gerade das Nadelöhr bei den Wirtschaftsbanken und bei den Förderbanken doch eklatant ist, weil die einfach nicht das Personal haben, um die Sachen ordnungsgemäß zu bearbeiten, schnell zu bearbeiten. Ja, und bei einer Soforthilfe ist einfach eine Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Auszahlung aufs Konto von 1 bis 2 Monaten zu lang für viele Firmen. Und da fahren die jetzt halt diese Kampagne, weil die sich so ein bisschen alleingelassen fühlen. Und kann ich einerseits verstehen, aber andererseits werden diese Finanzhilfen ja jetzt nacheinander noch ausgerollt und auf die wird auch noch Die werden auch noch bedacht werden, aber es ist halt alles nur eine Nothilfe und ob das alles so viel bringt, ist sei natürlich auch nochmal dahingestellt. Ne? Wir fahren ja auch eine ganz andere Strategie als in Amerika, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, das fand ich hier nochmal ganz interessant. Die Frau Langer, eine mir bekannte Dame, die auch bei der FDP in Niedersachsen ist, allerdings ohne Mandat, soweit ich weiß. Die ist selbstständig, alleine, solo-selbstständig und die twittert in den letzten Wochen immer mal wieder, was ihr da so unterkommt bei, also weil sie jetzt halt nicht arbeiten kann wegen Corona, außerdem ist sie auch noch, pflegt sie auch noch Familienangehörigen. Und sie schreibt jetzt, sie hat eben Regierungen, Zuschüsse dürfen nicht für Lebensunterhalt verwendet werden, dafür gibt es Hartz IV und Arbeitsagentur sagt, Landeszuschüsse werden als Einkommen gewertet, davon kannst du deinen Lebensunterhalt bestreiten, gibt kein Hartz IV. Und da beißt sich dann natürlich die Katze in den Schwanz und wer hat dann da jetzt an der Stelle recht? Ja. Das sind so die Dilemma, die man da jetzt hat. Ja, ist ja aber auch, ja, traue ich den deutschen Behörden absolut zu, dass sie sich nicht abgesprochen haben, wie das zu werten ist und dass dann von drei Beamten 3 verschiedene Meinungen kommen. Und das mit dem T bei Hartz musst du dir nochmal erklären. Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2020, Wirtschaft unter Schock, Finanzpolitik hält dagegen. Wir haben verschiedene Finanzinstitute sich zusammengefunden, um zu sagen, Heiderabad, die Wirtschaft ist aber am Abgang. Nur haben die etwas andere Sprache gewählt. Also, ja, das war's auch schon. Also, Rezession und so. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist besonders interessant, die Grafik. Die hatten eine härtere Kurve nach unten als die Börsenkurse. Bemerkenswert. Kliniken schließen, wenn sie am nötigsten gebraucht werden. Das ist, glaube ich, auch vom Mammon gewesen. Habe ich auch nur kurz quer gelesen. Generell ist es ja so, dass durch die hochwohlgepriesene Gesundheitsökonomie, die ja als Konzept vor 15 Jahren oder sowas eingeführt wurde, die Kliniken dem Diktat der Profitorientierung unterworfen wurden. Ja, und da macht es halt Sinn, Kapazitäten so zu planen, dass sie am Limit operieren, ja, vom Personal bis hin zu Material, bis hin zu Bettenanzahl, bis hin zu wie weit kann ein Kranker denn auch mal gefahren werden? Hat er denn überhaupt ein Anrecht darauf, dass ein Krankenhaus vor Ort ist? Kann er denn nicht auch einen Nachbarort fahren? Und so haben wir ja die schleichende Erosion über die letzten Jahrzehnte gehabt, dass immer mehr Notaufnahmen geschlossen wurden, dass immer mehr Spezialkliniken entstanden sind und Kompetenzen zusammengefasst wurden. Und ja gut, ich muss es jetzt nicht alles aufdröseln, ja, aber das ist uns jetzt gerade auch richtig auf die Füße gefallen. Beispielsweise dadurch, dass man Material für maximal 2 Wochen vor Ort lagert. Das ist, denke ich mal, das Problem, was ja jetzt am auffälligsten ist, dass man auf die Lieferketten zu stark angewiesen ist. Da ist man nicht so weit gegangen wie Zulieferfenster von einem Tag, wie es in anderen Industriebranchen üblich ist. Ja, aber 2 Wochen, finde ich, ist immer noch, es ist hart. Es ist wirklich hart, dass man das gemacht hat. Ja, keine Ahnung. Also ich habe den Artikel auf jeden Fall auch angelesen und es ist halt alles sehr simpel. Also das ist ein unglaublich komplexes Thema eigentlich. Aber die schreiben hier nur Kliniken schließen, ne? Kliniken, so als ob das alles dasselbe wäre. Also da gibt es ja so viele Sachen, die da reinspielen. Entwicklungen von wie viele Leute wohnen überhaupt an irgendwelchen Orten, ne? Irgendwie Zuzüge, Wegzüge, keine Ahnung, wie was mit dem Klinikum ist. Was machen diese Kliniken? Ne? Sind das irgendwelche Belegkrankenhäuser, wo die Leute sich dann da rein, die Ärzte ihre Patienten dann da reinpacken, wenn die dann operiert werden? Oder sind das irgendwelche, ich sag jetzt mal so normale Krankenhäuser, wo halt normaler Unfallbetrieb quasi läuft und so, ne? Da gibt es ja unglaublich viele Unterschiede auch, ne? Und wie das dann gebraucht wird und so weiter und so fort. Aber die sagen ja einfach nur Kliniken schließen, obwohl die gebraucht werden, weil jetzt ist ja Corona und so. Aber so einfach kann man das halt nicht sehen. Also es ist halt leider so, ne? Also da. Ja, gerade wenn du Spezialkliniken hast, die können ja nicht alle Patienten behandeln. Ja. Das ist es ja gerade. Ja, die sind auch nicht dafür ausgelegt. Personal wird gerade nicht gebraucht. Das ist de facto so. Du hast auch nicht an jeder Klinik eine Notaufnahme und so, ne? Also das ist halt Unfallklinik dann. Und ja, also das kann man halt so einfach nicht sagen. Die Kliniken schließen und das ist jetzt verkehrt, weil wir brauchen die ja, ne? Auf der anderen Seite werden jetzt ja sogar schon Zahnärzte und so reingezogen. Und wenn jetzt die also man fragt die quasi ab, damit man eventuell, wenn jetzt irgendwie ein Mangel herrscht, dann halt auch die Zahnärzte quasi an die Patienten anlassen kann, weil die sind ja auch Ärzte im Endeffekt, ne? Also ich meine, und ja, also ja, ist ein bisschen komische Logik, aber ich habe das jetzt auf jeden Fall mit aufgenommen, weil man daran halt ganz gut sehen kann, wie so eine Verkürzung halt einfach nur zu sagen, Kliniken nicht so unbedingt aussagekräftig ist. Also. Ja, die Grundproblematik ist nicht neu, die hat sich entwickelt, ja, und das ist meine Kritik. Nicht, dass jetzt ein paar Kliniken zu haben, weil einfach keine Patienten da sind. Polyamorie in der Corona-Krise. Hm. Ja, also es kann ja nicht angehen, dass wir nur über ernsthaften Kram reden, wenn es um Corona geht. Deswegen haben wir hier eine Zusendung von einem Zuschauer. Mal wieder Bento, nach langer Zeit, die wir es geschafft haben, einen großen Bogen darum zu machen. Aber das war einfach zu lustig. Hier ist eine junge Dame, die ist jetzt mit ihrem Freund eingesperrt wegen Corona und kann nicht zu ihrem Lover. Also die telefonieren vielleicht mal und so. Und der Freund druckst dann ein bisschen so lange anders in einem Zimmer rum, wenn sie mit ihrem Liebhaber telefoniert und so. Aber ja, sie macht sich halt Sorgen, ja, ob das vielleicht dann mit dieser Corona-Geschichte dem Liebhaber zu viel wird. Oder dass ihr Freund irgendwann vielleicht sagt, du, ich finde das nicht gut, wenn meine Freundin einen anderen liebt, ich suche mir eine andere. Oder so, also es geht vor allem um die junge Dame und wie sie das, wie, wie, ja, wie sehr sie das leiden lässt, eigentlich, dass sie halt nicht mit zwei Kerlen vögeln kann, momentan. Und, ja. Ja, F, Respekt. Unsere soziale Verantwortung können wir nicht einfach für ein bisschen küssen und kuscheln über den Haufen werfen. Hier geht es um mehr. Unsere aktuelle Abstinenz kann Leben retten. Ich finde es toll, wie die sich aufopfern. Und ich finde, vielleicht sollte man da auch ein Hilfsprogramm auflegen, irgendwie. Das ja, auf jeden Fall. Entschädigt, dass die dann zu dritt vielleicht mal, wenn wieder alles gut ist, nach Rügen fahren können oder so eine Woche. Gott, oh Gott. Kacks! Das war auch von Mammon, vom Thomas Fischer. Ich hatte das aber die Woche über auch schon anderweitig verlinkt bekommen. Das ist natürlich wieder nicht kurz geworden vom Fischer. Ich empfehle auch auf jeden Fall, sich das durchzulesen für die gesamte Argumentation. Er geht hier halt auf die Behauptung ein, dass ja, und da haben wir auch schon noch häufiger drüber geredet, dass sie jetzt natürlich alle wieder sagen, so ja, die Leute sind jetzt zu Hause und das bedeutet natürlich in deutschen Beziehungen, da wird sich ja ständig geprügelt, ne? Und deswegen steigen ja jetzt die Zahlen von häuslicher Gewalt an und wie das dann quasi innerhalb von ein, zwei Tagen irgendwie von der Behauptung, dass ja jetzt die Zahlen steigen würden, auf Behauptung, dass man ja jetzt schon zu wenig Plätze irgendwie hätte und so, weil ja jetzt die Zahlen steigen als Fakt quasi. Also sozusagen die Behauptung ist dann schon auch gleich die Feststellung, dann irgendwie zwei Tage später und solche Dinge schaut sich der Herr Fischer hier halt eben an. Mal wieder halt vollkommen eine, ja, Unterordnung des Journalismus unter die Ideologie dann halt voranbringen und halt nur durch die Brille gucken und dann halt die ganzen Probleme dann wieder da unbedingt sehen wollen, von denen man halt meint, dass sie irgendwie in der Gesellschaft ganz furchtbar schlimm sind. Aber auf der anderen Seite dann halt andere Leute wieder vorwerfen, sie wären Verschwörungstheoretiker oder so ein Scheiß, ne? Weil die Sache mit der häuslichen Gewalt habe ich jetzt irgendwie nicht beim Amadeo Antonio Beltauer als Verschwörungstheorie gelesen. Ja. Nee, das ist nur eine Theorie. Verschwörungstheorie sind nur die Bösen, Chris. Das ist doch so. Oh, Karen. Das ist natürlich die beste Quelle Infowars, der geheiligte Alex Jones. Gott hab ihn selig. Der hat einen Artikel halt rausgehauen, also nicht er persönlich, sondern halt von seinem Staff, die Leute, dass Karen als Beleidigung jetzt weitestgehend Anklang gefunden hat. Und von allen Leuten, die sich halt drüber aufregen könnten, kommt halt Julie Bindel an den Start und meint halt, dass anyone else think the Karen slur is woman-hating and based on class prejudice. Was halt genial ist. Also Karen ist halt eine Frau, die halt einen Manager sprechen möchte, die halt sich aufhört, ob sie einen Haufen Autorität hat, ohne sie halt zu haben und halt aufdringlich ist, Leute belehren muss und halt. Ja, haben die da nicht auch wieder ihr dieses Turf-Ding da mit drin? Also, dass sie keine Trans-Frauen akzeptieren? Ja, genau. Die Bindel ist doch Turf, oder? Ja, die Bindel ist auf jeden Fall Turf. Also wenn man da eine bessere Quelle zu will als Infowars, kann ich an dieser Stelle mal wieder Shuan Hat schillen auf YouTube. Die hat nämlich ein sehr gutes Video zu dem ganzen Komplex gemacht, wenn man Englisch kann und lustige Frauen mag. Ja, Infowars ist die absolut seriöseste Quelle, die es gibt. Noch seriöser wie Tagesschau. Do you really think that? Ja. The white race is under fire. Ja, und hier eine schlechte Nachricht. Coronavirus won't kill the culture wars. Even in the face of this crisis, the identitarians are doubling down. Interessant, dass sich das immer mehr Beschäftigung mit dem Thema glücklicherweise gibt. Ich fand das einen sehr interessanten Artikel. Wo haben wir es? This widespread reassertion of the values of intersectional activism is just one example of how the coronavirus pandemic is being interpreted as an opportunity to win ideological battles. Also, und das meint er jetzt nicht nur bezogen auf die Social Justice Warriors, sondern auch auf alle. Also jeder versucht, sein Süppchen darauf zu kochen. Und deswegen will er die Hoffnung nicht bestärken, dass sich dadurch was ändert, obwohl er auf der anderen Seite auch ein bisschen Hoffnung verbreitet und sagt, wer kann sich denn vorstellen, dass nach so einer Geschichte jemandem noch zugehört wird, der will, dass die Bibliotheken von den alten weißen Männern gereinigt werden oder ähnliches. Ich hoffe es, aber ich glaube, das ist kein Automatismus. Although institutionally powerful, the agents of social justice have always been in the minority and have been indulged largely because of their intimidatory tactics. I would like to think that in the wake of an actual crisis, their more hysterical grievances will be treated with the insouciance they deserve. Also, dass wir es vielleicht schaffen, dann am Ende wieder auf die wichtigen Sachen zu gucken und denen einfach zu sagen, wisst ihr was, seid pandemisexuell, aber geht uns nicht auf den Sack und leitet da bitte keine irgendwie gearteten Befugnisse oder Bedürfnisse drauf ab und haltet vor allem mal die Klappe, man kann sich nicht konzentrieren bei eurem Geschrei. Sehr guter Artikel, Empfehlung auf jeden Fall. Oh, die wöchentliche Gamergate-Runde ist eröffnet. Hier ist ein Artikel über The Quartering. Der Mann hat früher Magic the Gathering YouTube-Videos gemacht, bis Wizards of the Coast ihn wegen politischer Unkorrektheiten vor die Tür gesetzt hat, wenn ich mich recht erinnere. Und er dann nicht mehr an den offiziellen Sachen teilnehmen durfte und dementsprechend halt so ein bisschen das SJW-Bashing als neue Schiene entdeckt hat. Und so gerne ich das mag, so sehr frage ich mich halt auch, muss das sein, dass man dann da jeden Tag, also wo ist die Grenze zwischen Outrage, Baiting und Kritik? Also das frage ich mich schon, wenn man jeden Tag halt ein Video veröffentlichen muss und sich jeden kleinen Kram beiziehen muss, um sich drüber aufzuregen. Aber ich würde ihn halt deswegen nicht als Lying Motherfucker bezeichnen und schon gar nicht behaupten, auch der Rest von Gamergate sein Lying MFs. Wenn du mal ein bisschen runterscrollst, kommt dann ein Tweet mit einem Cartoon, den können wir uns vielleicht kurz anschauen. Ansonsten ist das der übliche Dreck, den man erwarten will. Der Herr Khaled, den Autor, den kennen wir auch schon. Der hat schon mehr von dem Kram geschrieben. Und hier fand ich toll, wie sich Social Justice Warriors das so vorstellen. The invisible hand of the free market is the perfect regulator, sagt die Person in dem ersten Bild. Und dann kommt die Invisible Hand of the Free Market und sagt, here have some female protagonists. Und der Erste sagt dann, wait, that's not what I meant. I just meant, I hate poor people. Also erstmal ist halt die Idee, dass die unsichtbare Hand des freien Marktes diese female protagonists durchgedrückt hat, halt lächerlich, weil wir wissen genau. Das ist geil, das ist super geil. Genau, diese Einsichtsfähigkeit von den Leuten halt, ne? Ja, genau, das ist die Freiheit, die gesagt hat, hier, jetzt frisst die Scheiße, du bist ein schlechter Mensch. Frisst Ghostbusters 2016, frisst Charlie's Angels, ja, genau. Frisst Captain Marvel, frisst das neue Star Wars. Das war alles der Markt. Ja, genau, das war der Markt und nicht die Universitäts-Heinis, die allen möglichen Leuten gesagt haben, hier, ihr braucht diese Diversität, ihr müsst alle Leute ansprechen, weil nur so klingeln hier die Kassen und wenn die Kassen nicht klingeln, dann liegt das daran, dass eure Kunden halt eben alle schlechte Menschen sind. So. Ja, geil. Hier im Chat sagen die Leute, also hier Quartering ist schon, der ist schon okay. Ich weiß nur bei manchen Sachen halt nicht, ob er sie aus Überzeugung tut oder weil er ein Video macht. Ja, es geht mir bei ihm übrigens auch so. Also ich hatte ihn anfangs auch abonniert, aber irgendwie nach ein paar Sachen fand ich es dann auch nervig. Und dann erinnert mich halt so ein bisschen an Mundane Matt damals zu Gamergate-Zeiten, der halt auch angefangen hat mit vernünftigen Sachen, aber dann halt in diesen Strudel gekommen ist, dass es sein Job war. sich aufzuregen. Ja, genau. Und das ist bei diesen Leuten halt eben auch teilweise, ne, das muss man schon sagen. Also wenn die da wirklich halt dann Incentive haben, um sich wirklich nur da einmal am Tag hinzusetzen und sich über irgendwas aufzuregen, damit da ihr pesky Adblock-Rubel rollt. Ja, also das kann ich dann auch nicht mehr ernst nehmen und brauche ich auch nicht ernst nehmen. Und ich renne auch nicht los und meckere die Leute dann an oder streite mich da ewig mit denen, aber ich ignoriere das dann einfach weg. Und wenn es mir hin und wieder mal wieder begegnet oder mir einer was schickt, wo die Leute einen vernünftigen Punkt gemacht haben oder so, dann schaue ich es mir trotzdem gerne an. Ne? Mhm. Also, ja, sollen die Leute machen. Ich meine, es gibt sicher auch Leute, denen gefällt der Kram, den er macht, auch so in der Frequenz. Ist ja auch... Darf ja auch jeder machen, was er will. Ich habe jetzt auf keinen Fall ihn da jetzt angreifen wollen oder so, sondern es ist eher, mir gefällt er halt nicht und ich habe meine Probleme damit, aber ich würde jetzt nicht sagen, guckt das nicht, das ist ganz schlimm. Ja, eben. Ja. Irgend sowas. Guckt, was ihr wollt, was euch Spaß macht. Und ich gucke da auch immer mal wieder rein, wenn ich sehe, oh, das ist aber ein Thema, das mich interessiert, gucke ich mir auch ein Video von ihm an, so ist das nicht. Nur halt nicht regelmäßig. Ja, und das, der Rest vom Artikel ist halt der übliche Blödsinn. Die Minderheiten, bla bla bla. Und das hier fand ich wirklich gut. Wir erinnern uns vielleicht alle daran, wie spätestens nach hier dem Kasper, dem Takahashi, der versucht hat, im Cuphead-Tutorial über dieses eine Hindernis zu kommen und dafür irgendwie ewig gebraucht hat. Hieß es ja immer öfter, Spiele müssen einfacher werden. Spiele müssen einen Easy-Mode haben, Spiele müssen einen Journalisten-Mode haben, damit die das auch einfach durchspielen können, wenn sie das testen. Und auch für die Leute, die halt irgendwie den Zugang nicht haben, dieses ganze übliche Inklusionsding. Und jetzt kommt dieser Artikel. Final Fantasy VII Remakes Easy-Mode is way too easy. Von Kotaku. Von den Leuten, die selber schon gesagt haben, Spiele müssen praktisch auf Knopfdruck zu Ende sein. Wir brauchen Skip-Buttons für alle möglichen Kämpfe und so. Ja, und Walking-Simulator. Aber es ist zu einfach jetzt. Entscheidet euch. Oder hört einfach auf mit dem Blödsinn und spielt halt die Spiele, die leicht sind, wenn ihr keinen Bock auf schwere Spiele habt. Oh Gott, Gott. Ich spiele im Moment übrigens Dusk. Sehr schöner Oldschool-Shooter. Und ganz und gar nicht leicht. Das ist nicht von mir. Das war von Abel. Oh, Abel hat eben irgendwann kurz AFK angemeldet. Okay. Ich glaube, er ist noch. Ja, auf jeden Fall geht es hier um Sozialismus, wie man sieht. Dieser Herr hier, der Twitterer, ist, glaube ich, aus der liberalen Ecke, libertären Ecke. Das ist Mises, glaube ich. Ja, genau, Mises. Also der nicht der Twitterer, der sondern... Ich meine den Twitterer. Nee, das Zitat selber ist von Mises. Okay. Also, und mir gefällt es wahnsinnig, weil Mises halt einfach ein Ritter für den Liberalismus war. The champions of socialism call themselves progressives, but they recommend a system which is characterized by rigid observance of routine and by a resistance to every kind of improvement. They call themselves liberals, but they are intent upon abolishing liberty. They call themselves democrats, but they yearn for dictatorship. They call themselves revolutionaries, but they want to make the government omnipotent. They promise the blessings of the Garden of Eden, but they plan to transform the world into a gigantic post office. Every man, but one a subordinate clerk in a bureau. Sehr schön. Aber der richtige Spaß kommt ja da drunter, genau. Gemeldet wegen Volksverhetzung. Und jetzt gib mir ein ganz lautes Zensur-Mimimi. Freund der faschistischen Freiheit in Anführungszeichen. Ich fand es einfach geil. Da haben wir auf jeden Fall jemanden, der meint, er wäre dann der Chef in dem Postoffice. Aber ja. Fucking faschistische Freiheit. Ja, ich fand das einfach genial. Ja, die faschistischen Freien, das sind das die Frauen von dem freien Markt nicht haben wollen. Das sind die faschistischen Freien, kennt man doch. Faschistische Freiheit. Es geht nicht in meinen Kopf, wie man diese Worte überhaupt kombinieren kann. Also selbst wenn man, wenn ich ihm jetzt, das geht nicht. Es gibt faschistische Freiheit. Das ist halt das neue FFF, Freunde der faschistischen Freiheit, anstatt die HJ, die Hayek-Jugend. Und vor allem Volksverhetzung. Sonst geht's noch, oder was? Also für das, was ich eben vorgelesen habe. Hier ist schon ein älterer Artikel und bringt uns ein bisschen auf Corona zurück, aber geht eher um Journalismus. Nämlich das hat jemand getwittert diese Woche und das fand ich sehr interessant. Der Herr hier links, das ist der Cheflobbyist von Burda, also Fokus, Bunte und so weiter und so fort. Ist gleichzeitig der Ehemann von Jens Spahn. Also das ist schon sehr merkwürdig. Also Lobbyist, also Bindeglied zur Politik und dann mit dem Gesundheitsminister verheiratet und die Leute haben sich schon seit März gewundert, warum der in der Presse so gut dasteht, auch der Herr Spahn, obwohl viele Leute nicht den Eindruck haben, dass er der Kompetenteste ist. Ich weiß nicht, ist sowas, findet ihr, dass sowas richtig oder findet ihr das genauso bedenklich wie ich? Also. Es hat schon was. Vielleicht bin ich da auch zu aluhutig, aber ich finde es schon frech, muss ich sagen. Also. Ich finde Alu immer gut. Ja, und auch Feminismus macht keine Pause. Nur wegen der Seuche muss die andere Seuche ja nicht. Aufhören, das ist aus dem Magazin oder von der Website des Magazins Journalist. Machen wir den Journalismus besser? Und wenn du ein bisschen runterscrollst, haben wir die Sachen, die JournalistInnen tun können, um besser zu sein. Erstens, wir sollten über PolitikerInnen berichten. Was? Also, wir sollten über PolitikerInnen berichten. Ich weiß nicht, ich kann mir vor lauter Uschi und Franziska und Manula und wie die alle heißen, Merkel, Kramp-Karrenbauer, Nahles, Esken, Bär, habt ihr das Gefühl, es wird nicht über Frauen berichtet oder Politikerinnen berichtet? Ich habe nicht das Gefühl. Genauso ist die Tatsache, dass Frauen oft hierarchisch nieder angesiedelte Positionen als Männer bekleiden. Was? Was? Das ist bekannt. Zweitens, wir sollten Politikerinnen auch als solche benennen. Und da geht es halt zum Beispiel um Merkels Spitznamen Mutti und die Raute und solche Sachen und oder dass man die Karrenbauer Merkel Light oder Mini Merkel oder Anne Great genannt hat. So. Oder also entweder wir hören damit auf oder wir müssen Steinmeier dann auch irgendwie die Eule nennen oder. Ja, ich bin da auch drauf gestoßen, auf dieses Ding und zwar bei meinem Lieblings-Twitter-Account vom Journalistinnenbund, die das natürlich auch direkt weiter vertrieben haben und da hat die Dame sich darüber aufgeregt, dass es in einer Berichterstattung irgendwie darum ging, was die Annegret Kramp-Karrenbauer trotz ihrer Kinder irgendwie da alles macht und so. Ne? Und das ist ja natürlich total sexistisch, darauf hinzuweisen. Da würde man ja bei den Männern nie darauf hinweisen, was für Kinder die haben und so. Wo ich mir auch immer denke. Das heißt, meine Doktorarbeit ist in mühevoller Kleinarbeit neben meiner Beschäftigung als Abgeordneter und als Familienvater von 3 Kindern gemacht worden. Ja, das war dieser Spruch vom Gutenberg, ja. Ja, und ich meine, also ich war ja nun auch schon bei der einen oder anderen politischen Veranstaltung, auch wo sich Leute vorstellen, um für irgendwas zu kandidieren. Und da hast du natürlich in mehr Männer, die da sind. Und das Erste, was meistens bei den Leuten immer kommt, ist, ich bin so und so lang verheiratet und ich habe so und so viele Kinder. Und ja, also. Weil die meisten großen Diktatoren nämlich auch keine Kinder hatten und keine Familienmenschen waren. Deswegen wirkt es immer gut, wenn man sich als Familienmensch vorstellt. Ja, ich meine sowieso, ne? Also dieses ganze Gemenschel und so. Und dann ist es auch einfach so, dass Frauen nun mal mehr ihre Biografien da einreißen lassen, wenn die Kinder kommen. Das ist nun mal so. Und da dann irgendwie darauf hinzuweisen, was die alles machen, obwohl sie Kinder haben, das ist nun mal eher so, als das bei den Männern zu tun. Also tut mir furchtbar leid, liebe Frau. Das ist mal wieder so dieses, wir haben es nicht verstanden. Wir sind eigentlich der Meinung, dass die Wirkungen eigentlich die Ursachen sind. Und deswegen verdrehen wir jetzt alles und wollen dann irgendwie sprachmäßig da wieder den Leuten die richtigen Gedanken ins Hirn packen und dann soll irgendwie die Welt besser werden. Das ist, ja. Ich meine, hier schreibt sie auch, was auf den ersten Blick vielleicht wie ein legitimes Stilmittel wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Merkmal der medialen Andersbehandlung. Also Merkel Mutti zu nennen, ist ein strategisch verdammt guter Schachzug der Machterhaltung. Mutti hat oft genervt, hatte aber oft recht, war immer für dich da, konntest du immer hingehen etc. Also im Idealfall, wenn die Familie funktionstüchtig war, also Harmonie da war. Aber an sich ist die Assoziation von einem Familienmitglied und Staatsoberhaupt eine machterhaltende Maßnahme, die die Journalisten freiwillig für diese Politikerin ausführen. Also, dass sich Leute über Mutti aufregen, das will mir nicht in den Kopf. Es gibt doch keine bessere Assoziation wie, ja, du musst jetzt halt dein Bett machen, du musst jetzt halt die Regeln befolgen, aber ich bin ja für dich da, tralala. Es ist doch ideal für ein Staatsoberhaupt. Wissen die nichts über Framing, meine Güte. Und unsere einzige Tochter, Ursula, genannt Röschen. Drittens, wir sollten aufhören, das Privatleben unserer Politikerinnen in den Fokus zu rücken. Wisst ihr was über das Privatleben von Politikerinnen? Also ich weiß nichts, außer dass der Typ da von der Giffey irgendwie ein Verfahren am Sack hat. Aber ich wüsste nicht, ob die Giffey Kinder hat. Ich wüsste nicht, ob die Schwesig Kinder hat. Schwesig hat zwei Kinder. Ich weiß nichts über das Privatleben von Göring Eckardt oder ich weiß, dass die Frau Roth gerne in die Türkei in Urlaub fährt. Ich weiß, dass die Göring Eckardt eine überzeugte Christentrolle ist. Das ist schon mehr, als ich wissen will, aber ich weiß es. Doch während wir in Porträts über Merz von seinem Hobby, dem Fliegen, erfuhren, lernten wir einen Text über Kramp-Karrenbauer, wie viele Kinder, 3, ja, sie hat und eben, wie sie es trotzdem schafft zu arbeiten. Genau, ja, das ist dieses Ding halt eben. Ne? Und das tut mir furchtbar leid. Also das ist ja sonst auch, ja, wenn es andersrum wäre, wenn sie sich über den Mann sagen würde, wie viele Kinder, dann würden sie jetzt da stehen und sich fragen, so, ja, warum will man da jetzt drauf hinaus oder was weiß ich nicht was oder keine Ahnung, also. Und die Fliegerei, es ist nun mal so, dass nicht jeder fliegen tut. Und insofern ist es natürlich was die Leute sich da gerne rausstellen wollen. Und auch das ist so ein Ding, was ich schon bei mehreren Politikern gesehen habe. Sport, Auto irgendwie fahren, was nicht jeder fährt. Was Mini-Eisenbahn im Keller. Kennen wir alle. Ja, irgendwelche hier Jagdscheine macht ja jetzt irgendwie alle Welt. Im Politikbetrieb und diese Sachen, übrigens nicht nur die Männer hier bei der Dingenskirchen von hier Dorothee Bär, ihren Jagdschein wurde auch in den Medien vielfach erwähnt. Also das sind nun mal einfach Sachen, die nicht jeder macht. Also wenn die Leute jetzt alle nur, keine Ahnung, weiß ich nicht, Briefmarken sammelt ja keiner mehr, aber keine Ahnung, Netflix-Serien gucken oder so, das ist doch scheißegal. Also, das, na gut, da gibt es genug Instagram hier, Sophie Passmanns und so, die da von früh bis spät noch drüber reden, über ihren Normie-Scheiß, aber ja, die brauchen sich da auch nicht wundern, wenn sie nur irgendwelche Mädchen interessant finden. Als Gegenbeispiel wird dann noch die Frau Schawan angeführt, die keine Kinder hat und die sich dafür immer rechtfertigen muss. Und es hätte sogar schon mal ein Journalist gefragt, ob sie lesbisch ist. Ja, also man kann es nicht richtig machen und nicht falsch. Was macht die nochmal? Ist das nicht diese ehemalige Bildungsministerin, die jetzt beim Vatikan irgendwie ist? Schawan, war das die? Kann gut sein, ja. Oder weil ich verwechsel die immer mit dieser alten, die sie immer zur Bundespräsidentenwahl anrollen. Ja, nee, das die war Bildung und Forschung und ist Aberkennung ihres Doktorgrads und Botschafterin am Heiligen Stuhl. Ja. Wer war das, die, ne? Ja, fünftens. Eben, also. Oh. Fünftens, wir sollten aufhören, das Aussehen von Politikerinnen zu thematisieren. Und ich finde es so geil, sie fangen an mit, wissen Sie, welche Schuhe Boris Johnson trägt? Und ich meine, es gibt, glaube ich, keinen Politiker, der mehr über sein, ah doch, Trump. Trump natürlich, Trump führt alle Listen an. Aber über den Johnson haben sich schon so viele Leute wegen seinem Äußeren lustig gemacht. Das finde ich geradezu peinlich, dass man das hier als Argument irgendwie benutzen will. Ja, aber bei Theresa May weiß man, dass sie eine Vorliebe für Pöps hat. Ja, und ich meine auch. Eines von unzähligen Beispielen dafür, dass wir das Aussehen von Politikerinnen noch immer für eine relevante Kategorie halten. Ja, das Aussehen von Frauen wird auch in 10.000 Jahren noch eine relevante Kategorie sein, weil halt, ja. Ich erinnere mich noch an die Augenbrauen von Theo Weigel oder, ich meine, den Altmaier, der Altmaier wird auch alle Nase lang gefragt, warum er keine Familie hat und so. Ne, also. Ich bin ein Incel. Wussten wir das nicht? Wir sollten aufhören, Politikerinnen pauschal mit stereotyp weiblichen Eigenschaften zu beschreiben. Frauen wird so oft nachgesagt, sie hätten Teamfähigkeit, seien nüchtern, unprätentiös, brav und artig. Ja, das ist artig, kann ich mir so richtig vorstellen, dass das eine Personalabteilung, oh, die ist artig, das schreibe ich jetzt hier mal rein. Ganz sicher, ja. Ja, vor allem die Politikerinnen, die sind ja auch alle so artig. Ja, vor allem die Katharina Schulze hier von den Grünen, das ist die artigste von allen. Oh Gott. Meine Güte, ey. Wir sollten den Ursprung weiblicher Karrieren nicht Männern zuschreiben. Also ich habe noch nie gedacht, der Herr Merkel, der hatte die Frau Merkel aber jetzt schon richtig eingestellt oder so. Hab ja, aber das ist doch auch, das ist halt auch immer so. Ne? Also ich meine, diese ganzen Leute hier, Kohls Mädchen und so, ne? Also gerade in so einer Zeit, wo die Politik wirklich noch größtenteils Männer, also jetzt also fast zu 100% war, da waren das halt auch alles die Männer, die Frauen gefördert haben. Und das lange vor dieser ganzen Scheiße, wo ihr euch dann drüber aufgeregt habt. Ich meine, wenn es auch, es gibt ja auch Punkte, wo es angemessen ist. Guckt ihr Michelle Müntefering an. Da würde ich ohne zu zögern sofort sagen, die Frau ist dann nur an dem Punkt, wo sie ist, wegen ihrem Mann. Ja, ich weiß es nicht. Beweisen, genau, aber den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Ja, der drängt sich auf, ja, das stimmt natürlich. Man muss sie da damit leben, ja. Eben, also das ist, das sind auch, aber ein Mann würde genauso, wenn jetzt auf einmal der Herr Merkel Kanzlerkandidat der CDU werden würde, würden die Leute doch auch nicht sagen, da hat er sich aber hochgearbeitet. Ja. Ja, warte mal, ist denn ihr Mann überhaupt Herr Merkel? Nee, der heißt anders, stimmt. Ja, Merkel war ihr zweiter Ehemann. Ich glaube, es gab auch irgendwelche Trennungsgerüchte. Weil da hat meine Frau hat nämlich eine Merkel-Biografie gelesen und dann habe ich mit ihr geschumpft und meinte, was hat die Frau je erreicht, dass du ihre Biografie liest? Und dann hat sie nur gelacht. Wie immer, wenn du was sagst. Und achtens, wir sollten den Erfolg von Politikerinnen nicht anders kommentieren. Also so nach dem Oh, da hat sie sich aber, das ist ja toll und so, sondern man soll das als was ganz Normales, mehr oder weniger. Und man soll auch nicht sagen, eine Frau wird von Frauen gewählt, ein Mann wird von Männern gewählt. Naja. Aber es gibt auch wichtige Punkte neben dem Coronavirus, wie ihr seht. Is academia biased against women? This paper suggests otherwise. Among 1,345 Swedish academics, male faculty promoted to professor had 64-80% more scientific publications, 42-260% more citations, and a 72-83 larger age index than did female faculty. Was ich interessant fand, aber Frauen sind ja benachteiligt. Weil Gründe. Was ist der Age-Index? Wirklich anstrengend sein, wenn das Patriarchat gegen einen kämpft. Also. Ja, Moment mal, aber das sagt das doch aus. Männer werden mehr zitiert, Männer publizieren mehr. Und Männer haben einen höheren H-Index, was auch immer das ist. Das Patriarchat die Frauen unterdrückt. Sonst hätten die doch auch so viel. Ja. Oder mehr. Ja, aber die werden ja trotzdem Professoren. Also, weißt du? Das ist aber meine Skepsis. Ja, mein H-Index, nein, da. Das ist doch nichts anderes. Ja. Soll ich dir mal meinen A-Index zeigen? Ich finde das auch problematisch, dass sie jetzt E-Mails in schwarz und Mails in weiß darstellen. Ja, diesen Song von John Lennon. Woman is the end of the world. Ja, aber das ist jetzt aber auch wieder cis-heterofaschistisch, weil warum nur Frauen und Männer? Warum nicht noch mehr Geschlechter? Da haben sie versucht, Unterdrückung zu erforschen und haben tatsächlich den Faschismus gefördert. Ja. Unglaublich. Tja, normalerweise haben wir die Schwarzen den längeren H-Index. H-Ansatz. Weißt du überhaupt, was ein H-Index ist? Nee, deswegen frage ich dich ja. Achso, du hast mich gefragt. Man nennt es auch Hirschfaktor. Und das ist halt, wie viele Zitierungen du pro Veröffentlichung hast. Okay. Das heißt, wie viel Impact ein Paper hat. Wenn du 100 Paper hast mit 100 Zitaten, ist das gammelig. Wenn du 5 Paper hast mit 100 Zitaten, dann sind es halt mit mehr Impact Papers. Und ja, das ist halt jetzt im Vergleich, wie viel Impact man einfach hat, Wissenschaft. Okay, also, ja gut, das ist ja Paper-Penis halt. Ne? Ja, genau. Um so sagen. Probed attitudes on gender equality and the evolution of sex differences, two constructs that may create conflicts for liberals who endorse evolution, but also equality, and conservatives who endorse gender differences, but are skeptical of evolutions. Deswegen werde ich, wenn ich die Liberalen kritisiere, oftmals als konservativer wahrgenommen, bin aber eigentlich mit Konservativen, die Evolution ablehnen, halt auch überhaupt nicht im Boot. Aber ja, die Liberalen, also die linksliberalen Democrats, aber halt auch weiter links, die akzeptieren im Allgemeinen Evolution, aber Evolution hört natürlich beim Hals auf, weil Gründe. Ja. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Und hier haben wir nochmal einen Artikel, den ihr euch in Ruhe durchlesen könnt. Und wenn ihr danach noch weitere Fragen habt, bitte The Blank Slate von Steven Pinker lesen. The New Evolution Deniers. Der geht auch nochmal auf die Konservativen und die Liberalen ein, wo sie eben auf verschiedenste Art und Weise das Prinzip der Evolution halt so ein bisschen kaputt machen, weil sie eben eine Ideologie haben und damit die Welt interpretieren. Und hier haben wir wunderbare, schöne Grafiken. Die haben verschiedene sozusagen politische Twitter-Sphären angeguckt. Und die Quelle findet ihr in den Quellen, also den Link. Und ich fand es einfach nur interessant, wie das von Land zu Land verschieden aussieht auf Twitter mit der Politik. Also Jordan fand ich mal ziemlich schickig. United States, klar. Dann hast du da irgendwie die libertäre Bubble rechts, diese total ineinander gewurschtelt ist und einmal Democrats und einmal Conservatives. Aber Vietnam zum Beispiel dachte ich mir auch, das ist komisch. Also ich fand es ganz interessant, was du für Rückschlüsse auf ein Land ziehen kannst, wenn du einfach nur die politischen Bubbles auf Twitter anguckst. Also ja. Schade, dass Deutschland nicht dabei ist. Aber wir würden wahrscheinlich ähnlich wie die Niederlande aussehen. Doch, oh, irgendwelche grüne Sachen und Umwelthilfekram ist aufgeblasen. Wer hätte es gedacht? Das ist wieder ein Artikel von Mammon. Ich konnte mir den nicht ganz durchlesen, weil ich mir den nicht aufklappen konnte, aber sinngemäß in der Überschrift ist es ja schon klar, dass trotz weniger Autoverkehr die Spitzenwerte im Stickoxid weiterhin bestehen. It's the Holzofen, stupid, würde der Kachelmann sagen. Und nun eine Nachricht vom bayerischen Ministerpräsidenten. Super. Okay. Ich will nochmal neu laden. Einmal mit Profis, Chris. Einmal. Wir leben in einer unglaublich schweren Zeit. Sie verlangt von uns allen viel ab. Für die einen sind es die Einschränkungen von Freiheitsrechten. Die anderen sind damit Leib und Leben bedroht. Jeden Tag sterben Menschen. In Deutschland, aber überall in der Welt. In manchen Ländern werden ethische Maßstäbe völlig neu bewertet. Wer leben darf und nicht, wird entschieden über ein Beatmungsgerät, das der Arzt zuteilen muss oder nicht. In diesen Zeiten ist es wichtig, unterzuhaken und auch den Glauben zu stärken. Der Glaube gibt Kraft. Der Glaube hält zusammen. Der Glaube erfüllt das Herz mit Optimismus und zeigt, dass es mehr gibt als die jetzige Situation. Wir können aus dieser Situation herauskommen, vielleicht sogar gestärkt. Es ist auch ein Charaktertest für ein Land, für eine Gesellschaft. Aber dabei zu helfen, was es an unglaublichem Engagement gibt, dazu hilft das Gebet. Gemeinsam zu beten verbindet über die Konfessionen, über die Religionen hinweg, das Unterhaken im Glauben, das Bekenntnis zu den Werten des Glaubens, zu der Menschlichkeit, aber auch zur Göttlichkeit, ist das, was uns alle verbindet. Und deswegen ist es mir eine ganz persönliche Ehre und Freude zugleich. Und ich bete jeden Tag. Ich bete eigentlich immer, normalerweise auch, aber in diesen Tagen bete ich besonders für die Menschen, die von Corona betroffen sind, für die Angehörigen und für alle diejenigen, die gerade im Moment darum ringen, wieder gesund zu werden. Lassen Sie uns gemeinsam beten und Dankeschön sagen an all diejenigen, die in gefährlicher Zeit eine schwierige Aufgabe als Pfleger, als Schwester oder als Ärzt übernehmen und uns so vieles an der Stelle auch vermitteln und auf die wir so dringend angewiesen sind. Beten wir gemeinsam, halten wir zusammen im Glauben an Gott. Amen. Warum hat er jetzt kein Gebet aufgesagt? Ja, das hätte ich jetzt eigentlich. Das hätte ich jetzt. Ja, also ich bin jetzt zwar kein Gläubiger, aber irgendwie hätte ich jetzt schon irgendwie was erwartet. Ich finde es ätzend. Ich finde es richtig ätzend. Das hat man wieder richtig schön gezeigt, weil das merkt man ja häufig nicht so, wo wir hier leben. Ich meine, zwar nicht in Bayern, aber und auch diese, ja, dieses wunderbare C im Namen, es ist halt einfach, ich nenne es ja immer so schön, die Partei des magischen Denkens, weil, ne, also da kommt Gott an und macht ein Virus und dann sagen wir, wir beten da jetzt gegen. Und auch dieses ganze Ding mit von wegen so, ja, wir sind ja alle hier, wir sind alle gläubig und bla bla und so. Nein, sind wir nicht. Tut mir leid, Herr Söder. Und ich bin jetzt auch nicht der Feind von den Leuten, die da im Krankenhaus arbeiten oder so ein Bullshit. Nur weil du das da jetzt gerade mit aufgezählt hast und das da unter deinem komischen Gott geklebt hast, mit einem Pfeil dran, so nach dem Motto, hier fühlst du da oder irgendwie so. Also, finde ich unmöglich, so ein Quatsch. Ja, Chris, wir müssen uns alle unterhaken. Ja. Das ist wichtig. Angelhaken. Der militante Atheismus wird den Westen zerstören, Chris. Wie kannst du nur? Ja, also tut mir furchtbar leid. Dieses ganze Zeug da mit Beatmungsmaschinen und so ein Kram, das ist alles nichts, was wir von der Religion haben. Also es wird vielleicht betrieben in irgendwelchen Häusern, wo ein Kruzifix an der Wand hängt, vor allen Dingen da bei euch in Bayern. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber wenn Gott den Menschen geschaffen hat, dann hat er doch auch die Beatmung. Den Coronavirus erfunden, ja. Ja, das habe ich gestern mit einem Freund drüber diskutiert, warum die Christen da jetzt ihrem Gott nicht kritischer gegenüberstehen und sagen, hey, was soll das? Ja, warum quälst du uns? Was soll der Blödsinn? Was für einen Sinn hat denn dieses Virus? Sag mir das doch. Aber was interessant dazu ist, ist, dass der Herr Söder im Moment die höchsten Zustimmungsraten von allen Politikern hat. Ja, finde ich auch. Das ist aber auch wieder so typisch Deutschland. Oder auch generell in diesen ganzen Umfragen, wo jetzt die CDU da wieder irgendwie bei 30% oder irgendwo steht, wo ich mir auch wieder so denke, warum? Ne, was haben die Leute gemacht? Also die haben sich untergehakt. Alle ja, zusammen, halt, ja. Du kriegst halt Angst, vertraut das. Du gehst halt auf die eh schon immer da sind, die du schon kennst, weniger Experimente. Ja. Die CDU sind sicherheitspolitisch immer ziemlich krass unterwegs. Alle Leute zwingen, Apps zu haben für Social Crowd Control für Corona. Ja, wobei das ja auch so ein bisschen, das hatten wir ja letzte Woche. Ne? Also wenn sie das mit diesem Bluetooth-Krempel machen, wo man das nicht nachvollziehen kann, dann ist das ja auch irgendwie eine andere Sache. Hat der Lindner ja auch gefordert quasi. Also, dass man die Sachen irgendwie dann lösen kann und dann sowas mit einer App irgendwie macht. Das ist ja dann so ein stattdessen halt und nicht so ein zusätzlich. Und ja, also im Endeffekt, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen irgendeinem so komischen Donald Trump, der den ganzen Tag irgendwelchen Bullshit redet und sich dann irgendwelche Evangelikalen nur daneben stellt oder sowas hier, dann will ich eigentlich lieber den Donald Trump haben. Also, tut mir furchtbar leid. Auf jeden Fall ist es nicht weit voneinander entfernt. Und ja, der ist doch genauso drauf, der ist doch auch mit Gott und Dingens immer unterwegs. Ja, aber ich mag den Donald. Also, der redet wenigstens nicht selber auch, wenn so. Das seine Schwächen hat. Ja, hat nur irgendwelche Spinner dabei, die so rumreden und wo du halt eben auch merkst, vor allen Dingen, dass sie das wegen ihrem eigenen Geld oder irgendwas machen, das ist mir noch lieber als wirklich solche überzeugen, weil, also ohne Spaß, ich frage mich bei sowas immer, also der meint zwar, das wären alles irgendwelche Werte oder so, aber wo ist der Unterschied zwischen diesem Gebrabbel und dem nächsten Typen, der irgendwie kommt, so ja, Gott ist mein Hirte und so, und wir brauchen überhaupt nichts machen und wenn die Leute sterben sollen, ist das ja Gottes Wille oder irgendwie so. Wo ist der Unterschied? Ne? Wie kann das sein, dass das eine irgendwie die festen Werte sind, die man nicht verrücken kann, und das andere sind auch die festen Werte, die man nicht verrücken kann aus dem wunderbaren Glauben? Das ist die totale Beliebigkeit. Und jetzt zu unser aller Glück sind die Leute hier vernünftig genug, um die Atemgeräte und diesen ganzen Kram zuzulassen und nicht zu meinen, dass das alles Teufelszeug ist. Und außerdem sind sie gerade mal wieder der Meinung, dass alles irgendwie die anderen Leute auch in Ordnung sind oder so, aber natürlich nur die, die auch an irgendwelchen Bullshit glauben. Ja, du bist aber auch kritisch, Chris. Ja, und der Papst Franziskus hat hier auf Deutsch übersetzt, wurde in seinem Twitter-Kanal Folgendes verbreitet. Liebe Jugendliche, fühlt euch berufen, euer Leben einzusetzen. Habt keine Angst, es für Gott und die anderen zu geben. Ihr werdet dabei gewinnen, Ausrufungszeichen. Ja. Und also man muss das nicht so extrem lesen. Vielleicht meint er damit ja nur irgendwie, keine Ahnung, hier widmet euer Leben meinem Bullshit oder so ein Kram und nicht irgendwie, weil es klingt eigentlich so wie Selbstmordattentat irgendwie. Für euch berufen. Ich hatte gleich irgendwie eine große Menge Rüstungen und Schwerter bestellt, Pferde, Schiffe. Ich dachte, es geht nach Konstantinopel. Ja, genau. Also ich hoffe mal. Stapel hat da ja eine sehr erfolgreiche Antwort drauf gegeben. Und wie war die? Gott will es in Großbuchstaben und ich glaube 1000 Likes oder irgendwas. Okay. 500 Likes, also ähnlich viel wie der Papst. Die Frage warum, ja. Ja, ja, und hier auch nochmal. Das ist ja dann Kinderkreuzzug auch wieder. Wir wissen, wie das ausgeht. Ja. Nicht gut. Ne? Also Glaube ist so toll und die ganzen Leute, die es vertreten, sind auch alle super. So wie hier der Herr Josef Wesolowski aus Polen, bei dem sie jetzt irgendwie 100.000 Kinderpornos gefunden haben. Da waren wohl ganz fein sortiert in verschiedenen Ordnern nach, was man da so sieht und so. Hat sich richtig Mühe gegeben, der gute Mann. Und ja, aber dieses Mal wollen sie wohl ihn vom Vatikan aus irgendwie, keine Ahnung, da anklagen oder so. Ich habe das nicht so ganz verstanden, wie das da laufen soll oder so. Oder wer der da irgendwie jetzt unterstellt ist oder so ein Kram. Auf jeden Fall wollen sie es nicht vertuschen, können sie ja wohl auch nicht mehr. Und ja. Auf einem Computer aus vatikanischem Besitz. Unglaublich. Ja. Und hier haben wir noch ein anderes Ding mit diesem George Pell, der war schon verurteilt in Australien und das haben sie jetzt, den haben sie jetzt entlassen. Angeblich, weil die Beweislage wohl doch nicht so in okay war. Auf jeden Fall hat sich da jetzt ein Gericht drauf eingelassen, das nochmal das Urteil zu revidieren. Und wird er wohl auch nicht mehr neu angeklagt, weil der Hauptzeuge quasi, Hauptgeschädigte von dem Herrn Pell ist mittlerweile verstorben. Und von daher wird der Herr jetzt wahrscheinlich auf freien Fuß kommen, wird natürlich jetzt nicht mehr als Pfarrer arbeiten, weil von der katholischen Kirche wurde er auf jeden Fall irgendwie in den Laiendienst da irgendwie versetzt oder so, oder wie das heißt. Und aber ist jetzt auf jeden Fall wieder auf freien Fuß, der Mann. Ja. Und der Herr Ramelow, der hatte jetzt, ich glaube diese Woche oder letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, hatte er irgendwie rausgetwittert, dass das ja sich sonst die Leute alle aufregen über Verschleierungen und so bei den Muslimen und jetzt auf einmal ist alles in Ordnung wegen Corona. Und der Herr Mansur schreibt hier dazu, also der Tweet wurde mittlerweile gelöscht von Herrn Ramelow, deswegen kann ich nicht mehr wörtlich zitieren. Und der Anwalt Mansur schreibt dazu hier, es ist schon entsetzlich, wie flach und oberflächlich ein Ministerpräsident argumentiert. Was ist das für eine Rhetorik? Das eine schützt vor einem Virus, das andere vor Männern. Sind wir ein Virus? Ein Tiefpunkt deutscher Debattenkultur. Und da gebe ich dem Herrn Mansur absolut recht. Ja, eigentlich schade, dass sowas in dem Corona-Ding ein bisschen untergeht und wird wahrscheinlich nicht so gut kleben bleiben an ihm. Man sollte es ihm immer wieder aufs Brot schmieren, wenn es auf sowas kommt. Also das ist wirklich krass. Ja. Das ist so ein Irrsinn. Ich weiß nicht, wer hat das eingereicht? Ja, das kam von mir. Also Mitgründer der Feuerkrieg-Division gefasst. Die rechtsterroristische Feuerkrieg-Division geriet zuletzt auch in den Fokus deutscher Ermittler. Nun hat die Polizei in Estland einen 13-Jährigen identifiziert, der als Kopf der Vereinigung gilt. Ich mir halt auch denke, ja, Feuerkrieg-Division hört sich halt auch an wie ein 11-Jähriger, der einen Sparname erstellt. Also ich kenne ja, nur ist es halt eine terroristische Vereinigung und nicht irgendwie ein Avatar oder so. Ja, aber trotzdem, euer Anführer ist ein 13-Jähriger, ich meine, keine Ahnung. Die anderen waren ja auch nicht viel älter. Ich finde das eher ein bisschen krass, wie das hier dargestellt wird. Also, ich weiß nicht. 13-Jährige reden viel im Internet. Also, oder wo auch immer die haben ja in verschiedenen Ländern gesessen, die werden sich ja nicht irgendwie getroffen haben. Und da halt dann auch gleich die Fähigkeit und den nötige Willenskraft zur Ausführung solcher Taten auch gleich zu unterstellen. Nun gut, die Rechtsterroristen, muss man nicht eigentlich was getan haben, um Terrorist zu sein? Frage ich mich. Also muss man nicht einen terroristischen Akt wenigstens versucht haben, um Terrorist zu sein? Oder reicht es schon, wenn man sagt, ich möchte irgendwie Leute umbringen? Ja, was einer, der in Deutschland verhaftet worden ist, gemacht hat, also laut dem Artikel, war, dass er in der Gruppe nachgefragt hat, an welchem Ort man den guten Anschlag machen könnte und sich dann mit den anderen beraten hat, was er denn machen könnte, um auch ein Heiliger zu werden. Und Heiliger nennen sie eben Leute, die erfolgreich einen Anschlag verübt haben. Die werden dann als Heiliger benannt. Ja, das ist die Söder-Division oder was? Ja, aber also ich finde das immer noch nicht wirklich überzeugend. Also klar, man sollte allen Sachen nachgehen und man sollte so Leute auch mit dem nötigen Ernst auf den richtigen Weg zurückholen. Aber ich weiß nicht, ob das dann hier so medial unter dem riesen Stichwort Rechtsterrorismus laufen soll. Und also ich habe den Artikel auch gelesen, ich vermisse so ein bisschen die Einordnung. Aber gut, heute ist da die Hysterie ja groß. Ich finde einfach schon den Namen Feuerkriegsdivision und ich, keine Ahnung, Alter. Das ist halt irgendwie lächerlich. Tja, rechts ist der, der Rechtes tut. Aber sehr seltsam, dass da ein 13-Jähriger der Redelsführer war. Der lässt so ein bisschen an der Ernsthaftigkeit der ganzen Aktion zweifeln. Naja, wohl, irgendwer im Chat hat auch gerade gesagt, wenn man Greta Thunberg ernst nimmt, sei das nur konsequent. Und da muss ich sagen, ja, das stimmt. Dass ich mich auch ja, Schlag guter geben. Punkt. Tja. Okay, kommen wir jetzt zum Daigo-Komplex. Das ist ein Phänomen, was es jetzt schon seit einigen Jahren gibt. Ich fange mal am Anfang oder an einem Anfang an. Gehen wir ins Jahr 2008. Im Jahr 2008 gab es einen riesigen Lebensmittelskandal in China. Die größte Auswirkung danach war, dass chinesische Mütter nicht mehr darauf vertraut haben, dass chinesische Milch und chinesisches Babymilchpulver gut ist für sie. Und ich denke mal, das kennt ihr alle, die kleinen Schilder in den Drogeriemärkten. Milchpulver kann nur in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden. Ja, das ist ja eine Redewendung, die wir jetzt auch öfters mal zu hören bekommen, bei Toilettpapier und so. Aber da hat das Ganze angefangen, dass die Chinesen, die nicht in China waren, in Massen einfach in ganz normalen Läden die Sachen eingekauft haben und nach China per Paket geschickt haben, weil da die Chinesen, die halt auch einen gewissen Wohlstand erreicht haben, sich das leisten konnten. Und ich hoffe, ich robotere jetzt nicht. Der Ebel hat das gerade gesagt. Könnt ihr mich gut verstehen? Sagt ihr also, kurz. Bei mir roboterst du nicht und das bedeutet, bei unseren Zuschauern roboterst du auch nicht. Wunderbar. Ja, also vom Babypulver im Jahr 2008 gehen wir jetzt ins Jahr 2016. Kommen wir zu dem Artikel hier. Hier geht es um die Modebranche und einige interessante Informationen. Um es kurz zu machen, es hat sich quasi eine Kultur entwickelt, dass einerseits aufgrund von der Qualität und andererseits aufgrund der Verfügbarkeit und dann Nummer drei aufgrund des Preises, weil China sehr auf bestimmte Güter sehr starke Importtarife gestaffelt hatte, sich das zu so einem richtigen Trend entwickelt hat, was man schon fast mit einer Art Influencer vergleichen könnte. Ja, da gibt es wirklich Chinesen, die haben halt ihren Lifestyle-Vlog und gehen dann halt in die Läden rein und sagen, ah, ich habe hier schönes neues Make-up oder hier schöne neue Kleider. Und dann kommentieren halt über die Social Media die Leute, ah, das ist toll, das würde ich gerne kaufen. Und ja, und so, das hat quasi schon im Jahr 2016 so eine Dimension angenommen, dass nicht nur sich der Einzelhandel in sehr vielen westlichen Ländern darüber gefreut hat, sondern dass es halt auch schon fast ein Problem wurde für die Modebranche und dass es auch ein Problem wurde für die, durch diese Masseneinkäufe halt auch zu Engpässen gab, um die normale Kundschaft in westlichen Ländern begnügen zu können. Ja, vor allem bei jetzt sage ich mal, besonders teuren Marken war das ein Phänomen, dass halt alteingesessene Kunden auf einmal lange warten mussten, weil halt Kunden aus China oder anderen Ländern, aber ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf China, die Bestände aufgekauft haben und auch bereit waren, einen gewissen Aufpreis immer zu bezahlen. So. Das Ganze, und das zieht sehr viele Probleme mit sich. Der chinesische Staat will halt Geld haben. Das Ganze läuft halt am Staat vorbei. Hier werden auch keine Steuern gezahlt. Und dann funktionieren die Geldtransfers auch teilweise halt über irgendwelche Schwarzmarktkanäle. Das ist auch nochmal ein ganzes Thema für sich. Es ist im Endeffekt ein sehr riesiges Problem. Und hier sind wir im Jahr 2016. Im Jahr 2016 hat der chinesische Staat reagiert, indem der einerseits eine Policy-Strategie gefahren hat, dass er auf diese privaten Leute zugegangen ist und versucht hat, die irgendwie halbwegs zu legalisieren und andererseits einfach Importtarife gesenkt hat, um das weniger attraktiv zu machen. So, jetzt spulen wir vor ins Jahr 2019. Mittlerweile ist Daigou explodiert in China, ist mittlerweile für 5-10% des Einzelhandelsumsatzes des chinesischen Festlands quasi zuständig. Wir reden hier hauptsächlich sind die Kanäle aus Amerika, Australien und Neuseeland. Allerdings auch aus Europa gibt es auch sehr viele. Allerdings da sind die Hauptbewegungen von denen. Und das hat einfach, wie gesagt, hat wirklich ein Ausmaß angenommen. In dem Artikel hier werden Zahlen von Australien genannt. Beispielsweise um die 200.000, die sich permanent in Australien aufhalten und nur das machen. Ja, also wir reden hier von einem massiven wirtschaftlichen Phänomen. Ein massives wirtschaftliches Phänomen, was halt nicht wirklich unter Kontrolle zu kommen ist. Ja, und weil die chinesische Regierung das halt teilweise halb legalisiert hat, ist es jetzt so, dass auch westliche Länder das teilweise legalisiert haben. Wenn du jetzt zum nächsten gehst, Chris, das ist wirklich eine Sache, wo ich das gefunden habe, habe ich mir gedacht, das darf wirklich nicht wahr sein. Hier haben wir eine Webseite von der neuseeländischen Regierung, ja, Trade and Enterprise, halt die Regierung, und im Endeffekt wird hier beschrieben, wie australische Unternehmen von diesem Daigu-Trend profitieren können, indem die quasi Sachen nach China in Anführungszeichen exportieren können, ja, indem die diese Daigus ausnutzen. Ja, wie gesagt, das ist alles so eine halblegale Sache. Es gibt zwar bestimmte Rahmenbedingungen, manche Sachen sind legal. Und wenn du hier mal runterscrollst, unten da ist so eine Infografik, da wird das auch ganz, ganz deutlich klar. Die zeigen hier sogar die zwei unterschiedlichen Wege, wie man das machen kann. Ja, Supply Chain for Daigu, Personal Parcels, Shipping on Behalf, das sind die zwei Sachen. Und hier sehen wir die Infografik. Man gibt die Waren halt quasi, schickt sie nach Hongkong. Ja, und da werden sie dann von dem Daigu mit dem Motorradsymbol über die chinesische Grenze gefahren und dem Endkunden gegeben. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass es gewisse Positivlisten vom chinesischen und vom neuseeländischen Staat gibt, wo man halt gewisse Sachen nicht nach Hongkong schicken kann, sondern direkt nach China schicken kann. Und da werden sie dann in Lager, also in irgendwelche Versandlager, weiter verarbeitet und vielleicht auch auf irgendwelchen Internetplattformen oder irgendwelchen Unternehmen dann zum Handel angeboten, mit den Daigu dann quasi nur noch als Zwischenhändler auf chinesischer Seite. Also es ist wirklich frappierend, dass das so empfohlen wird. Und warum wird das Ganze so empfohlen? Weil der chinesische Markt weiterhin für ausländische Unternehmen beschränkt ist. Wenn man in China mit seine Sachen vor Ort verkaufen und produzieren will, dann muss man ja quasi eine chinesische Firma gründen, und da ist man dann nur noch Minderheiten-Eigentümer, und Mehrheit-Eigentümer ist halt der chinesische Staat. Deswegen haben halt viele Unternehmen da kein Interesse dran, das zu machen. Und vielleicht auch viele kleine Unternehmen nutzen das als ja, die springen halt auch auf dieses Social-Media-Marketing mit drauf, um ihre Marke bekannt zu machen und sich vielleicht so überhaupt erst etablieren zu können. Also dieses Daigu-Phänomen, das ist unglaublich. Und das hat wirklich Dimensionen, die kann man sich nicht vorstellen. Ja, das sind volkswirtschaftlich, die größer als Volkswirtschaften von ganzen Ländern. Ja, es ist so. Und ich vielleicht kanntet ihr das Phänomen schon, aber ich finde, darüber könnte sehr viel mehr berichtet werden. Und aus aktuellem Anlass sage ich jetzt einfach mal. Den Zusammenhang könnt ihr euch ja selber darstellen. So, kommen wir zu einer anderen Sache. Europa und Finanzkrise. Und es ist ja mehr oder weniger klar, dass Eigentumsumverteilung mehr oder weniger jetzt auch kein Tabuthema mehr ist. Ja, sogenannte Lastenausgleiche, sogenannte Reallasteneintragungen, ja. Alles, um die leidige Enteignung zu vermeiden. Und das wird nicht nur auf EZB-Ebene diskutiert. Das ist ja nicht neu, sondern auch in manchen Ländern kommen da jetzt erste Gedankenspiele. Spanien beispielsweise hat ja jetzt auch angekündigt, dass sie eine Art Grundeinkommen zahlen werden. Das ist noch nicht so ganz klar, aber das muss ja auch irgendwie refinanziert werden. Die Eurobonds sollen jetzt erstmal nicht kommen. Also könnte es sein, dass Spanien anfängt mit diesen Reallasten. Und wie gesagt, die Europäische Zentralbank hat ja auch schon signalisiert, dass sie da mitgehen würden und das irgendwie begleiten werden wollen. Und hier haben wir eine Statistik von der Europäischen Zentralbank, hier aus dem Jahr 2013. Da gibt es auch eine aus dem Jahr 2016 und 2017. Allerdings sind die Zahlen nicht grundlegend anders und es gibt hier keine schönen Grafiken. Und eigentlich gibt es hier nur eine Grafik, die ich anschauen möchte. Das ist auf Seite 82. Das kannst du entweder oben eintippen, Chris, oder einfach runterscrollen. Also 82, genau. Da sehen wir die Median-Vermögensverteilung in den europäisch getesteten Ländern. Einmal pro Person, die Zahl ist aber relativ weniger aussagend in diesem konkreten Fall. Und das andere ist das Median-Haushaltseinkommen. Ja? Also nicht das untere Quintil und das oberste Quintil, sondern quasi die Median-Haushaltseinkommen. Und wenn wir hier uns anschauen, wie die Balken verteilt sind, überrascht es vielleicht nicht, dass die Luxemburger besonders reich sind mit Realeinkommen. Aber es überrascht vielleicht, dass die Deutschen doch ziemlich weit unten sind, vielleicht sogar fast ganz unten an der Grenze. Das ist jetzt natürlich nur ein Vermögenskriterium. Allerdings ist es ein sehr signifikantes, wenn wir darüber nachdenken, über Reallasten heißt Zwangsgrundschulden oder sowas. Ja, und wenn man das im Hinterkopf hat, dann wäre das eine Sache, die Deutschland vielleicht mittragen würde im europäischen Kontext, weil hier in Deutschland nicht so viele Leute davon betroffen sind, bevölkerungsmäßig wie in anderen Ländern, weil der Grund, warum das Median-Nettovermögen so gering ist, ist, dass wir im europäischen Durchschnitt einfach extrem wenige Hauseigentümer haben und die Hauseigentümer, die wir haben, die sind halt auch noch sehr stark mit Schulden belastet. Ja. Ein etwas düsterer Ausblick in die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands. Komme zur Ernährung. Ich hatte ja schon gesagt, dass es eine Novel Food Richtlinie gab der Europäischen Union und dass gewisse Lebensmittelzusatzstoffe erlaubt wurden. Und dass das quasi von vielen Leuten gedeutet wird als die Hintertür der Einführung von Insekten in den normalen Lebensmittelkreislauf, sei es als Lebensmittelzusatzstoffe oder als einfach wirklich Proteinmasse in Lebensmitteln, analog zu irgendwelchen veganen Würsten oder sowas, sondern halt Insektenwürste. Und hier haben wir die Webseite von dem Bundeszentrum für Ernährung. Und hier werden einige neuartige Lebensmittel vorgestellt. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da ist so eine kleine interaktive Grafik, die man nach rechts klicken kann. Beispiele für neuartige Lebensmittel, genau. Ich sag's direkt, die Würmer sind hier nicht dabei. Aber hier haben wir die Noni-Produkte. Moment, ich muss jetzt kurz gucken, wie du klickst, Chris. Ja? Noni-Produkte. Noni-Früchte gehören nicht zu den Lebensmitteln, die üblicherweise in Europa verzehrt werden. Da mussten sie eine Sicherheitsbewertung und das Zulassungsverfahren nach der Novel-Food-Verordnung durchlaufen. Die Novel-Food-Verordnung sieht nämlich beispielsweise vor, dass Lebensmittel, die regional üblich sind, irgendwo weltweit quasi zugelassen werden können. Und Noni-Produkte werden irgendwo regional weltweit gegessen und deswegen sind sie nach einer Überprüfung zugelassen worden. Cool, dann kriegen wir jetzt also auch bald die Fledermäuse, oder wie? Das hast du jetzt gesagt, aber ich habe ja die Kriterien genannt. Natürlich sind sie noch ein bisschen komplizierter und ich stelle es natürlich wie immer sehr vereinfacht dar. Noni-Coroni. Ja. Hier aus einer Mikroalge erzeugtes Öl, das ist jetzt weniger interessant, das ist mehr ein chemisches Extraktionsverfahren. Stevia-Kraut, Stevia-Extrakte, okay, ja. Ne, das ist ja gleich mal klar. Ha, Klonfleisch! Ha! Über Insekten reden sie alle, aber das Klonfleisch, das ist mittlerweile wohl akzeptiert. Ja. Hierzulande ist die Technik umstritten. Produkte, die unmittelbar von Chlorotin stammen, dürfen nicht in den Handel gelangen. Unmittelbar. Also wenn es das Klontier selber in die Hand gedrückt wird. Lebensmittelzusatzstoffe, ne? Denken wir beispielsweise an, woraus sind Gummibärchen gemacht? Mir fällt das Wort nicht ein. Gelatine. Genau. Ja, zum Beispiel. Ne? Transresveratrol ist das nächste. Ja, da kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. UV behandelt Milch, Kuhmilch mit verschiedenen Fettgehalten wird mit UV-Milch behandelt. Dies bewirkt einen Anstieg der Vitamin D3-Konzentration, auch nicht sehr spannend. Oder war das Transöl jetzt? Naja, doch, das ist ja, glaube ich, was für Leute, die halt Probleme mit den Knochen haben und so. Das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Sache. Ja, also es wurde wohl als Nahrungsergänzungsmittel schon zugelassen, ist aber jetzt auch als Nahrungsmittel zugelassen, wenn ich es. Vielleicht habe ich es nicht ganz nachvollziehen. Öl aus Buglosides, okay. Ackersteinsame. Ja. Es wird in Milchprodukten, Cerealien, Käse, Nahrungsergänzungsmitteln und diätischen Lebensmitteln verwendet. Ja, ne, das ist halt auch so ein Zusatzmittel. UV behandeltes Hefebrot. Backe mit UV-Licht bestrahlt. Okay. Vitamin D2 zuführen. Okay, das ist quasi eine technische Sache. Ja, weil technische Verfahren spielen auch eine Rolle. Aber Moment mal, wo sind denn die Würmer? Hier sind die Würmer ja gar nicht dabei. Ah. Lügen jetzt entweder alle oder sind die einfach nur hier auf der Bundeszentrum für Ernährungswebseite gar nicht aufgeführt? Wenn wir uns jetzt das nächste Ding angucken, würde ich sagen, die zweite ist der Fall. So, hier habe ich mal ein PDF-Propaganda vom IPIF. Das ist quasi die Lobbyorganisation der Insektennahrungsmittelindustrie. So, also die sind schon, die Webseite ist wirklich faszinierend, ja, weil die sind einfach wirklich ganz schön pfiffig in ihrem Marketing, muss ich wirklich sagen. Und die haben allerlei Guidelines, wie man die Produkte vermarkten kann und wie man rechtskonform die Sachen, irgendwelche Nudeln, die aus Würmern gemacht sind oder sowas, jetzt schon verkaufen kann. Und ja, hier haben wir im Endeffekt ein kleines Propagandapamphlet mit Talking Points, die man der Politik bitte nahebringen soll. Erstmal ein paar Fakten, dass Insekten jetzt schon als Tierfuttermittel und sowas verwendet werden. Aber die ganze menschliche Angelegenheit, die fängt jetzt auf der nächsten Seite an, ne, for human consumption. Und, Protein-Insect Project. Ist genau, ja schon wieder ein Wortspiel. Also ich glaube, die sind mit ihrem Marketing recht pfiffig. Also das ist jetzt nicht das beste Gesicht Beispiel. Von diesem guten Mann und diese riesen Stirn. Ich werde Das passt auf jeden Fall sehr gut. Ja, das ist Mr. Alexander Döring, Secretary General of the European Feed Manufacturers Federation. Eat our insects, they're very tasty. eat your insects. Aber ich Insect jeden Moment protein has been successfully incorporated into aquafeed popularity since the EU's approval in 2017. Ja. Ich warte als drauf, dass sie so eine Chamäleon-Zunge so. Reptiloiden-Alarm. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass der Mann nicht Wilford heißt. Wenn wir schon Insekten essen hier wie in Snowpiercer, dann. Ja, also ich habe ja schon unironisch auf irgendwelchen Verschwörungstheorien im amerikanischen Raum gehört, dass es halt, keine Ahnung. Halt, dass die Reptiloiden-Overlords uns halt dressieren, dass sie endlich in der Öffentlichkeit auch ihre Leckerlis essen dürfen. Also da gehe ich jetzt mal nicht weiter drauf ein. Oder das halt alle komisch gucken, ne? Wenn die day keeps the doctor away. Ja, aber ne? Vitamin B2, Vitamin C, Eisen, Calcium, Magnesium, Vitamin A, Phosphor, ja gut, Phosphor ist nicht super, ja, aber das kann man alles aus einer Heuschrecke beispielsweise bekommen, ja, also wie gesagt, hier hat man die schönen Talking Points, ne, auf der nächsten haben wir den Jonas Haus von der Wageningen Universität und der redet darüber, wie die soziale Akzeptanz ja theoretisch nach seinem Modell zunehmen könnte. Beziehungsweise der Ekelfaktor könnte abnehmen, ne, wie man hier an dieser Grafik sehr schön sieht. Ja, dass es ja bei allen Erfindungen so ist, ne, dass man skeptisch ist. Und es ist ja klar, dass man bei Insekten besonders skeptisch ist. Ne? Und ja, hier verschiedene gesellschaftliche und Trends, die positiv sind für die Branche. Ne? Der EU-Proteinplan Food 2030, das ist auch eine Sache, die ich mir nochmal angucken möchte. Der European Green Deal natürlich, ja. Das Beste, die Farm-to-Fork-Strategy. Da denke ich mir, okay, es ist ein bisschen schwierig, die Insekten so aufzuspießen, aber trotzdem. Ja, also wie gesagt, das einfach nur, es gab mehrere Nachrichtenmeldungen dazu, dass halt Insekten jetzt halt auch als Nahrungsmittel EU-weit zugelassen werden. Ja, das ist so. Die Industrie ist darauf vorbereitet. Und ja, deswegen ja auch die Heuschrecken kaufen, also ist das ja alles nichts Neues, aber. Ja, aber Preis, denk mal an die Heuschreckenplage. Das ist alles, da sitzt jemand an einem Hebel und macht das. Ja. Der schickt die Heuschrecken los, gerade jetzt, wo in Europa das Insektenessen erlaubt wird. Ja, also wie ihr sehen könnt, Insekten ist eine Wachstumsbranche, ja, die Kundschaft wächst nach und das Produkt wächst auch nach und ja, es gibt ja tatsächlich einige, hatte ich ja auch gesagt, einige Leute in Afrika, die Dinger einfangen, weil es gewisse Arten gibt, die essbar sind, aber jetzt ist es ja eher so, dass die ganzen Gelder für die Bekämpfung eingefroren sind, aber da haben wir ja jetzt letzte Woche auch schon drüber geredet. Wie viele Insekten da jetzt sind, weiß ich nicht. Ob die haben bestimmt einen neuen Rekordwert erreicht. Ja. Vielleicht ja. Sind die aus den unterirdischen Laboren von den Reptiloiden entkommen? Kann man da eigentlich schon ETFs kaufen? Ja. Also um einfach nur mal ein paar Propaganda-Argumente auch zu nennen. Teilweise sind sie auch richtig, aus technischer Sicht. Ja, wenn man beispielsweise Landwirtschaft betreibt und die Insekten sowieso benutzt für die Agrikultur, um Schädliche fernzuhalten und dann die später als Dünger oder als Futtermittel noch benutzt und so einen Kreislauf macht, ist es ja gut. Ja, und als Tierfuttermittel vielleicht auch. Ja, aber für die menschliche Ernährung wirklich quasi auf. Es ist ja nicht so, dass es egal ist, was du für Proteine zu dir nimmst. Ja, und ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass wir unsere Ernährung einfach so umstellen können. Man hat ja beispielsweise gesehen in China, wo es ja sehr wenige Fleischesser gab, was jetzt der Wohlstandstrend mit der Fleischeslust da auch teilweise an, wie sagt man, Bevölkerungskrankheiten ausgelöst hat. Ja, weil die einfach nicht gewöhnt waren, so viel Fleisch zu essen. Und wenn wir jetzt unsere Diät auf Insekten umstellen, also ich bin extrem skeptisch. Und ich finde es. Was ist falsch an der Möhre? Ich frage diese Leute. Was ist falsch an der Aubergine vielleicht? Oder an einem Schnitzel? Warum Schaben? Eat the bug, Digga. Schaben oder nicht Schaben? Ja, aber ich meine, da muss man aber dann auch jegliche Aufführung und den Verkauf des Films Snow Crash irgendwie aufhalten, weil Snowpiercer. Wenn man den Snowpiercer, genau, Snowpiercer, jetzt bin ich schon noch von, ja, genau, also weil da sieht man ja mal ziemlich genau, wohin das am Ende führt, nämlich, dass die armen Leute dann den Dreck fressen dürfen, während die Reichen sich vom Rindersteak was, vom geklonten Rindersteak natürlich, aber vom Rindersteak was hinlegen. Ja, und hier stehen ja wahrscheinlich auch die deutschen Mitglieder hier von dem Insektenverbund. Snack-Insekt. Ja. Reinhardt, ist Reinhardt nicht auch so ein großer? Sogar? So ein großer Reptiloid? Nee, so ein Snack-Zeug, ist das? Oder verwechsel ich das? Ja. Die IPIF, da habe ich mich auch lange, lange durchgelesen, weil wie gesagt, das ist eins von deren Pamphleten, und die haben auch andere, die sehr interessant sind. Ja. Naja, und die haben halt einmal immer das Animal Feed und dann das For Human Consumption. Tja. Krieg ich gleich Hunger. Ja, Local Supply Chains, ne? Das ist ja auch ein aktueller. Das ist aber, dann können vielleicht Leute auch Geld verdienen, wenn sie irgendwie am Bach oder so ein paar Mücken fangen. Ja, also es gibt wohl auch einige Fördertöpfe, ne, wie das EU-Protein-Programm. Unser Zuschauer Ersthaube sagt, er glaubt, Insekts, das waren doch die Leute, die im Keller sitzen und keinen Sex haben. Nee, die werden nicht zu essen umgewandelt, noch nicht. Das Logo von Snack Insects, da geht das mir auch gleich wieder Augen, der, ne? der Aluhut hoch. Ja. Wo ist das? Und, relativ weit unten in der Mitte, das Schwarze mit der Heuschrecke. Ach da, ja. Aber auch oben, da habe ich, glaube ich, eine Biene gesehen, die wollte wohl keine Bienen essen. Wir haben eh schon so wenige. Hört auf, die Bienen zu essen, lass das. Hummeln auch nicht. Wespen könnt ihr essen, so viel ihr wollt. Und die Bienenfarbe lesen, das wäre wichtig. Die Bienen ja besonders lecker wegen dem Honig. Also das war jetzt doof, ich weiß, aber trotzdem. Das wäre ja aber doch trotzdem kein Grund, wenn wir schon wenige haben, die dann auch noch zu essen. Und welche Farbe hat dieses Soylent dann? Yellow? Oder? Soylent Bee. Guck mal, da ist auch die Scheune da oben. Habt ihr das gesehen? An der Scheune steht 50 dran, warum auch immer. Nee. Die Beta-Hatch ist das. Bio-Bee. Also mir macht das Angst, was ich hier lese. Das ist dann auch die Insights auf der Beta-Hatch. ja. Kommen wir zum Essen, zum Tank. Da gab es doch irgendwas. Ja, egal. Gab es irgendeinen Spruch mit Tank statt irgendwas? Naja. Wegen Soja, was verfeuert wurde. Aber US Shale to get a seat at the OPEC table. Ja, OPEC ist ja das Kartell der ölproduzierenden Länder, die weltweit immer sich absprechen, wie viel Öl alle produzieren, damit der Weltmarktpreis einigermaßen stabil bleibt. Das funktioniert ja nicht so super im Moment. Da habe ich ja mehrmals drüber geredet. Hauptsächlich Saudi-Arabien und Russland überbieten sich quasi in dem Ölförderhochfahren im Moment weiterhin. Aber das ist halt nicht gut, weil der Ölpreis so weit in den Keller gesunken ist, das ist einfach nicht mehr schön. Es ist so weit runtergefahren, dass der Donald Trump schon ankündigen muss, dass er nicht die Ölindustrie platt gehen lassen würde, sondern dass er quasi ein Importverbot von Öl verhängen würde im Notfall. Und das kann Amerika machen, weil Amerika produziert ja genug Öl. Es exportiert ja sogar Öl, aber das hauptsächlich nur wegen dem Preis. Aber, naja. OPEC sind ja hauptsächlich die arabischen Länder gewesen. Ja, und dann gab es irgendwann die OPEC Plus mit Russland und Norwegen. So, und jetzt gibt es wohl die OPEC plus Uncle Sam, weil jetzt wurde ein Verhandlungsführer, der quasi repräsentativ für die amerikanische Ölindustrie, Shale-Ölindustrie, mit am Tisch sitzen soll bei der nächsten Verhandlungsrunde von der OPEC. Ja, weil Saudi-Arabien und Russland können sich nicht einigen. Und Amerika wurde bis jetzt immer außen vor gelassen, unter anderem deswegen, weil Amerika einer der Hauptabnehmer war in der Vergangenheit von Öl und auch eine Garantie macht für den weltweiten Ölhandel. Und dann gibt es ja noch die Sache mit dem Petrodollar. Ja, aber sie saßen halt nie am Tisch mit der OPEC. Das Verhältnis war ein sehr wechselhaftes immer. Und ja, jetzt sitzt Amerika am Tisch und ich finde das interessant. OPEC plus Uncle Sam. Hat was. Ich hoffe, die haben da einen Code of Conduct und transgerechte Toiletten bei der OPEC Plus. Das Ziel ist Ölpreis von mindestens $34 Brent-Äquivalent. Ja. Ich weiß nicht, wo wir gerade sind, aber ein Ölpreis von $34 als neue Zielmarke vorzugeben, das ist auch so eine Sache. Wenn du das vor 6 Monaten gesagt hättest, hätten die Leute gesagt, bist du verrückt. Naja. Hier. Ja. Trump signs executive order to support moon mining tap asteroid resources. Ja. Amerika hat ja ein bisschen Gas gegeben, was die Weltraumexploration angeht, mit dem Artemis-Programm. Ja, die wollten ja bis 2022 eine funktionelle Mondbasis einrichten. Das haben sie jetzt verschoben bis 2026, unter anderem halt wegen Corona. Und damit die ganze Sache jetzt nicht total ein PR-Desaster wird, weil das dem Trump halt am Herzen liegt und weil halt er halt auch ein paar Fakten schaffen will, hat er jetzt eine Executive Order unterzeichnet, die Amerikanern und amerikanischen Unternehmen explizit gestattet, im Weltraum Rohstoffe abzubauen, ohne dass vorher irgendwelche Genehmigungen von irgendwelchen internationalen Behörden eingeholt werden müssen. Ja, es gab ja eigentlich ein internationales Gesetz, dass kein Staat alleine darüber verfügen soll, weil das quasi so wie internationale Gewässer der Weltraum halt allen gehört. Und aber die Amerikaner haben sich sowieso nie wirklich dran gehalten und haben einfach nur diese Erklärung nicht unterschrieben. Aber ich glaube, im Jahr 2016 haben sie schon quasi den ersten Schritt gemacht, indem sie quasi privaten Unternehmen das erlaubt haben. Und jetzt durch die Executive Order halt private Unternehmen und der Staat auch. Und das einfach nur, wie gesagt, als PR-Maßnahme für den Trump, weil der dem das am Herzen liegt. Der will halt der Space President sein. Und 2022, wenn die Mondbasis da gewesen wäre, stellt euch vor, der Trump, hey, I built a base on the moon. Selbst bei Wiederwahl wird das jetzt nicht sagen können. Das ist schade für ihn. Die Frage ist, wer für die Mauer um die Mondbasis aufkommt. Die Mauer. Die Marsianer. Mauer zwischen Mond und Mars. Der Mars wird bezahlen. Net asset purchases for G7 central banks were close to 1.4 trillion in March. Trillion in English ist 1,4 Billionen in Deutsch. That's an extraordinary total, close to 5 times higher than in the previous peak of 270 billion auf Deutsch Milliarden in April 2009, according to the calculations by Bloomberg Economics. Und wenn du etwas runterscrollst, sehen wir eine hübsche Grafik. Ich weiß, wir hatten es letzte Woche auch schon, aber ich bin trotzdem einfach noch, ich finde halt das einfach krass, was die Zentralbanken da gerade machen. Das ist so eine krasse Situation, aber geldtechnisch, was weiß ich, ob es die noch raffen. Also ich, keine Ahnung. Ich finde es heftig. Also, ist einfach so eine What-the-fuck-Grafik. Ja. Weiter hoch ist immer gut, oder? Ja, ich meine, was sie gerade fahren, ist sehr krass, aber die fahren ja auch total unterschiedliche Ansätze. Sehr interessant finde ich, wie Amerikaner jetzt diesen Ansatz des Immunized Money fährt auf dem Repo-Markt. Das habe ich selber noch nicht so ganz verstanden. Aber wenn das funktioniert, wäre es relativ genial, weil das wäre quasi der Beweis, dass die Modern Monetary Theory funktionieren kann, zumindest in Amerika. Aber das steht noch aus. Was heftig wäre. Also, bitte? Was heftig wäre. Also. Ja, aber wie gesagt, ich habe das noch nicht so ganz nachvollziehen können, wie das funktioniert. Aber es ist ja nicht so, wie es hier in Europa ist, dass die Zentralbank direkt die Sachen einkauft und in ihre Bilanz nimmt, sondern dass die Zentralbank das quasi als Sondervermögen ausweist, was liquidiert werden muss. Aber wie gesagt, wie es genau funktioniert, wenn ich es verstanden habe, rede ich nochmal drüber. Weil wenn das funktioniert, wäre es wirklich genial. Das ist aber doch alles nur Mathematik und Hokuspokus. Ja, aber das ist es sowieso. Die Frage unterm Strich ist die Bilanz, gleicht die Bilanz sich aus oder gibt es eine Fehlposition? Jetzt haben wir derzeit eine Fehlposition von dem Dreifachen des Weltwirtschaftsproduktes. Sowieso die ganze Zeit im System. Wir müssen das Casino zumachen, fertig und Ende. Das sollten wir lernen aus der ganzen Geschichte. Dieses ganze Casino zumachen. Ja, aber wenn wir das ist zwar einerseits ein guter Ansatz, aber das Casino von heute auf morgen zuzumachen, das Casino ist ja im Endeffekt das, was dieses Vielfache des Weltwirtschaftsproduktes quasi wie die Bälle des Jongleurs in der Luft hält. Und wenn diese Spekulation nicht da wäre, dann wäre keiner mehr da, der die Bälle wieder in die Luft wirft. Na, da muss man einen Schnitt machen. Ja, es ist eine unhaltbare Situation, aber das ist es sowieso schon. Ja, aber das ist so, wir machen immer weiter, weißt du? Und noch, wenn du schon von Jonglieren sprichst, am Anfang waren es 3 Bälle, inzwischen hat er 8 Bälle und wir haben hier noch genug liegen, um sie zuzuwerfen. Und statt zu sagen, Alter, ist es nicht schon schwer genug und sollten wir vielleicht irgendwie was anderes machen, werfen wir einfach nur Bälle hin. Ja, um in diesem Beispiel zu bleiben mit dem Jongleur, wenn das mit diesem Immunized Money funktioniert, wäre es quasi so, dass jedes Mal, wenn alle Bälle in die Luft geworfen werden, einer quasi von alleine verschwindet. Aber wie gesagt, wie es genau funktioniert, das ist jetzt wirklich ein extrem plattes Beispiel. Das hört sich ein bisschen nach dem an, was der Söder vorhin gesagt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, das ist ein, also ich bin jetzt so abseits von allem, das ist ein total dummes Beispiel jetzt gewesen, aber einfach nur, wenn ich es verstanden habe, wenn das funktioniert, wäre es wirklich genial. Ja, aber es wäre doch weiter nur Blödsinn. Also auch wenn das funktioniert, ist das doch weiter nur Augenwischerei. Ich habe da so eine Idee mit einer Pyramide. Das ist eine tolle Idee. Wenn es das System am Laufen hält, ist es tatsächlich genial. Dass das System sich trotzdem ändern sollte, das bin ich auch der Meinung. Ich gehe ja nur von der aktuellen Situation aus. Ich bin ja noch traditionell. Ich glaube halt, dass Fiat-Geld einfach nicht so gut ist, aber da habe ich in letzter Zeit auch viel drüber gelesen, dass ich mit meiner Meinung falsch liege. Also, ja, aber weiß man doch auch, Fiat, Fehler in allen Teilen, das kauft man gar nicht. Die gehen nach einem Jahr kaputt, die Autos. Man muss einfach die Geldmenge Fiat teilen. Okay, kommen wir zum nächsten. The normal economy is never coming back ist auch nochmal ein Artikel, der halt einfach auf die What the fuck-Situation in Sachen Finanzen halt nochmal eingeht. Ich mag das manchmal nicht so, dieses it's a new normal, this time is different, weiß ich auch nicht immer so genau, ob ich dem richtig zuhören soll, aber der rollt es halt ein bisschen auf, wie es halt an den Finanzmärkten so zu sich geht. Also, ja. Ja, das war's auch schon. Und Blueberg geht von 100% Confirmation-Rate für Downturn aus. Also Rezession ist schon voll da. Aber wer die Arbeitslosenstatistik aus den USA gesehen hat, die auf 17 Millionen hochgeschossen sind, der wird sich da eh nichts vor Augen gehalten haben, dass das eben keine Rezession ist. Aber ja, mal gucken. Technisch heißt der Rezession zwei Quartale hintereinander. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Soll man auch nicht überbewerten. Ja. Zwei Quartale hintereinander negatives Wirtschaftswachstum. Also ich würde sagen, wir sind eigentlich das kommen wird, eine Stufe drüber. Dass das kommen wird, diese zwei Quartale, wissen wir ja auch. Das wird ja nicht anders ausgehen. Also. Mobs, Messiahs and Markets, Surviving the Public Spectacle in Finance and Politics. Ich habe ja euch letzte Woche diesen Schleim vorgestellt, der ja eine Gruppenstrategie, eine Gruppenüberlebensstrategie hatte und eben auch eine Überlebensstrategie von Einzelgängern hatte, die sich eben nicht dem Mob angeschlossen haben. Und dieses Buch, obwohl es in meinen Augen einen progressiv angehauchten Bias hat und auch in Sachen Finanzen ein bisschen wischiwaschi ist, ist es aber ein ziemlich nices Buch, was halt einem vor Augen hält, dass eben sozusagen der Herdentrieb der Geschichte oftmals halt auch ein Vernichtungstrieb war und dass das halt alles nicht immer so gut aufgeht, wenn man sozusagen nur halt bei der Gruppe mitmacht. Das ist zwar auch eine gute Strategie, die oft funktioniert, aber halt manchmal auch gewaltig nach hinten losgeht. Und deswegen habe ich euch das Buch einfach nochmal mitgebracht. Und falls das einer von euch lest, bitte schreibt mich an, ob ihr auch meint, dass es einen progressiven Bias hat oder ob ich einfach schon zu viel Kulturmarxismus gelesen habe und den überall sehe. Das wäre mir sehr lieb von euch. Ich habe hier die Biografie von Ronald Reagan liegen. Oh, der war mir zu progressiv. Ja, genau. Und in Sachen Russland auch nicht klar genug. Genau. This Time is Different, 8 Centuries of Financial Folly ist ein schönes Büchlein mit massiven Datenquellen, also richtig schönen Datensätzen, wo man halt auf Staatsverschuldung eingeht und es ist ein bisschen eine trockene Materie, aber wenn ihr euch in Sachen Staatsverschuldung und Staatsbankrott mal ein bisschen mehr informieren wollt, also nicht nur Emerging Markets, sondern halt auch reichere Länder, wie das halt in der Geschichte von sich gegangen ist und halt mit richtig vielen Daten haben sie sich echt krass Mühe gegeben, die zusammenzusuchen. Also Hut ab. Also fast 200 Seiten nur Tabellen, also plus halt noch den Text. Und Das Buch ist für euch. Aber wie gesagt, wenn ihr euch in Finanzen nicht so gut auskennt oder nicht so sicher seid, ist das vielleicht nicht für euch. Aber wenn ihr in Sachen Staatsschulden mal einen guten Einstieg haben wollt, ist das Buch hervorragend. Also mir hat es erst sehr gefallen. Also, aber für einen Anfang in Sachen Finanzen vielleicht nicht ideal. Was ist denn ein gutes Buch für den Anfang? Die Great Courses Theory. Also die Great Courses Series, die gibt es bei Audible, da gibt es zu Finanzen eine. Kann ich vielleicht nächste Woche vorstellen. Ich mag die total. Gibt einen ziemlich guten Überblick auf akademischem Niveau für Plebs. Also, das ja, waren die Weltraum. Ja. Schon wieder. Verlängert eure Haarwerte. Ja. Ich kann ja nicht zum Friseur im Moment. Ich muss ja meine Haarwerte verlängern. Genau. Und du hast es gut, du kannst einfach mit der Maschine einmal drüber. Maschine? Oh. Wenn du mit Maschine normalen Rasierer meinst, dann ja. Okay, du machst es richtig gut. Aber bei mir ist halt, wenn ich auch nur den Langhaarschneider nehme, sehe ich halt aus, als hätte ich eine Glatze. Dann sehe ich so aus wie der Typ hier auf dem Foto mit der großen Stirn. Da habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt langsam, aber sicher kommen meine Haare so in die Länge, wo sie sich am Ende Wellen und so kleine Löckchen machen, und das mag ich gar nicht. Kann ich überhaupt nicht ab. Ja, aber das gehört sich. Affen brauchen eine Mähne. Immer dran denken, das Alu gehört auf den Kopf und nicht als Maske tragen. Da kann man nicht durchatmen, ja. Genau. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Nieder mit dem kulturmarxistischen industriellen Komplex und kauft Miete pro Kopf. Oh ja. Und geht in den Wald und haltet Abstand voneinander. Dann nicht von den Bäumen, die dürft ihr umarmen. Lasst euch nicht verwirren. Denkt immer an den Nocebo-Effekt und geht in den Wald. Und esst keine Insekten. Haut rein, Leute. Und denkt immer, Einzeiler sind was für Einzeller. Er hätte eine Schabe genommen und sie dir zwischen die Kauleisten geschoben. Das hätte er getan. Für die Kulturinsekten. Wer die Freiheit um der Sicherheit willen aufgibt, wird am Ende im Homeoffice arbeiten. Und Gorilla Warfare haben.